Es war ein trüber Wintermorgen, dieser 23. Januar. Sonntag und grau. Die Schneereste auf den Feldern links und rechts der Schienen waren vergilbt mit Trauerrändern. Es regnete ein bisschen. Ich war die Nacht durchgefahren, einem Stück neuen Lebens entgegen. Sie wissen das, meine Damen und Herren, der Prophet gilt nichts im eigenen Land. Wer vorankommen will, muss auswandern, und sei es von Hamburg nach Köln. Ich bin kein besonders ehrgeiziger Mensch. Und den Beruf des Arztes habe ich hauptsächlich deshalb gewählt, weil er, naja, relativ krisenfest ist. Aber Ehrgeiz, auch vorgetäuschter, zieht fast automatisch höheres Einkommen nach sich. Und sehen Sie, das mag ich nun wieder. Denn das Leben ist teuer. Ich wäre ebenso nach München gegangen oder auch nach, ja, Berlin. Aber die Kölner wollten für einen künftigen Röntgenfacharzt ein paar Mark mehr ausgeben. Außerdem war Karneval und ich war Junggeselle und rechnete mir Chancen aus bei den rheinischen Damen. Es ist mit fremden Städten und ihren Bahnhöfen wie mit den Frauen. Am Morgen sind die meisten reizlos. So beschloss ich also, mich zunächst einmal dem Frühstück zu widmen. Zur Zimmersuche war es ohnehin noch zu früh, und zur Vorstellung beim neuen Arbeitgeber war ich erst für morgen avisiert. Ich quetschte mich durch die Sperre, fand nach einigem Herumsuchen die Schalter der Gepäckaufbewahrung und deponierte meinen Koffer. So, der Herr, bitte. Aufbewahren. Möchten Sie aber sicher reißen, Herr Licht? Dann ließ ich mich in der Bahnhofsgaststätte nieder, bestellte das Frühstücksgedeck Nummer 2 mit Ei. Ja, zog die Briefe aus der Brusttasche und begann, die Zimmerangebote auf meine Zeitungsanzeige zum 5. Male kritisch zu sichten. Die Preise der Angebote bewegten sich alle zwischen 180 und 250 Mark. Noch vor ein paar Jahren hätte man dafür eine Villenetage mieten können. Aber da gab es auch noch keine weißen Kreise. Ja, in Schwarzen ist es auch nicht viel besser. Nur 3 Zuschriften waren dabei, die einer näheren Betrachtung wert erschienen. Allerdings, alle 3 hatten einen Haken. Nummer 1. Der künftige Untermieter im warmen, freundlichen Zimmer sollte für gelegentliche Babysitterdienste zur Verfügung stehen. Deshalb wahrscheinlich auch die humane Miete von 80 Mark, inklusive Heizung. Ich sortierte auch dieses Angebot aus. Es bestand die Gefahr, dass der Job als Babysitter und, wenn man mich erst kannte, als Kinderarzt, zur Vollbeschäftigung ausarten würde. Nummer 2. Eine Professorenwitwe, der Handschrift nach, jenseits des gefährlichen Alters, verbat sich auf Büttenpapier jeden Damenbesuch, bot dafür beste Wohngegend und nannte vorsichtshalber keinen Mietpreis. Naja, also über die Damen würde sie vielleicht mit sich reden lassen. Und die Miete würde sie mir verraten müssen. Wie auch immer. Ich war darauf angewiesen, wenigstens einmal hinzugehen, wenn ich meine Spargroschen nicht für teure Hotelnächte ausgeben wollte. Nummer 3 war eine einfache Postkarte. Absender ein künftiger Kollege. Aha. Kandidat der Medizin Wildbold. Wildbold. Bot Umstände halber eine möblierte, was ist das? Kellerwohnung an. Abgeschlossen, separater Eingang, Schalldicht, 60 Mark, Ofenheizung. Nicht schlecht. Aber Keller? Na gut, ich würde sehen. Bitte? Guten Tag, mein Name ist Thompson, Dr. Thompson. Ich möchte hier ein Zimmer ansehen. Das Zimmer? Ja. Ja, das Zimmer. Bitte, wenn Sie näher treten wollen. Dankeschön. Danke. Sehr freundlich. Bitte, hier entlang, bitte. Ich trottete hinter ihr her und sah, dass mit ihren Beinen nicht viel los war. Nee, nein, leider keine Anfechtung für einen Untermieter. Nicht einmal für einen unsoliden. Bitte, wenn Sie hier im Salon Platz nehmen wollen. Ja, gerne. Ich rufe die gnädige Frau. Das wäre sehr nett, ja. Ich ließ mich nieder und wartete, ob Mottenkugeln aus dem Sessel fallen würden. Es fielen keine. Aber es hätte mich nicht gewundert. Nach ein paar Minuten erschien die gnädige Frau. Ich erhob mich. Ah, gnädige Frau. Sie sind der Arzt, ja? Ja, ich bin der Doktor, der Thompson, mein Name. Reizend. Mein Mann war auch Mediziner. Oh. Sie haben doch sicher von ihm gehört. Von ihm? Aber ja, natürlich, gnädige Frau. Sagen Sie, war er nicht einmal in, warten Sie, in Berlin? Ja, dass Sie das wissen. Na ja, wer weiß das nicht? Zweieinhalb Jahre war er in Berlin. So. Am Virchow-Krankenhaus, bevor er dann den Ruf nach Köln erhielt. Ganz recht, nach Köln, sehen Sie. Ja. Gott, ist das lange her. Tja, die Zeit vergeht. Ach ja, Berlin. Ja. Wissen Sie, die unruhigen 20er Jahre? Naja, das waren ja Zeiten, Frau, das ist da so. Aber bitte, behalten Sie doch Platz. Also entschuldigen Sie, Frau, wenn Sie mir jetzt vielleicht das Zimmer, ich habe nämlich noch viele Wege. Selbstverständlich, wie Sie wünschen, bitte. Sie öffnete eine Tür. Und obwohl ich es erwartet hatte, erschrak ich. Das Zimmer war dunkel, muffig, antiquarisch, ein Haufen unnötiges Zeug stand herum, eine anständige Party und der ganze Kram war zum Teufel. Nein, das war nichts für mich. Nein. Ich beschloss es kurz zu machen. Gefällt es Ihnen nicht? Oh, doch. Es ist sehr schön. Was soll es denn kosten? Der reine Mietpreis ist 180 Mark. Dazu käme natürlich Licht 5 Mark, für die Heizung 20 Mark, Bedienung 10 Mark. Alles in allem also rund 250 Mark. Ja, wenn Sie... Eigentlich wollte ich nur ein Zimmer und nicht die ganze Wohnung, gnädige Frau. Wie meinen Sie? Ich meine, dass 250 Mark etwa die Miete für diese ganze Wohnung sind. Oh, Sie werden in dieser Gegend nichts anderes finden. Dann muss ich in eine andere ziehen. Es tut mir sehr leid, gnädige Frau, aber das ist mir leider zu teuer. Auf Wiedersehen und schönen Dank für Ihre Mühe. Bitte! Also nichts. Blieb der Keller des Kandidaten der Medizin. Ich setzte mich in den Autobus und fuhr zu der angegebenen Adresse. Es war eine schmale Straße nahe am Rhein. Ich fand die Nummer 47 schnell. Durch eine Einfahrt gelangte ich in den Hof. Eine Teppichstange stand da und eine Mülltonne. Im Hinterhaus führten ein paar Stufen zu einer Tür hinunter. Eine Karte klebte am rechten Türpfosten. Klaus Wildbold, Kant mit. Das war er. Ich klopfte mehrmals, aber nichts geschah. Dann drückte ich auf die Klinke. Die Tür ging auf und muffige Kellerluft zog um mein Gesicht. Nach einer Weile gewöhnten sich meine Augen an das Halbdunkel. Rechts an der Wand war ein Lichtschalter. Ich knipste und eine rußig trübe Birne warf Licht auf die rauen Wände. Ich stand in einem länglichen Kellerraum, von dem einige Holztüren mit Vorhängeschlössern abgingen. Röhren liefen an der Decke entlang. Ein paar Kisten standen herum und der Rahmen eines Fahrrades. Am anderen Ende des Kellergangs war eine normale Tür und an ihrem Rahmen klebte etwas Weißes. Ich ging langsam darauf zu. Klaus Wildbold Kant mit. Dieselbe Karte wie draußen. Mein Klopfen hallte hohl durch das Gewölbe. Ich wartete, aber niemand öffnete. Ich war schon drauf und dran, den Rückzug anzutreten, dann drückte ich auch auf diese Klinke. Die Tür gab nach. Ich sah in einen schmalen Raum, in den von einer Seite Licht fiel. Dort stand eine Tür einen Spalt offen. Ich sah ein Stück von einem Schreibtisch, darauf ein paar Bücher und neben dem Bücher... eine Hand. Hallo? Die Hand bewegte sich nicht. Ich hörte das Klicken in den Heizungsröhren. Mein Zwerchfell spannte sich ein bisschen. Irgendwas war hier nicht in Ordnung. Ich schloss die Wohnungstür hinter mir und lauschte noch einmal. Nur die Heizungsröhren. Sonst nichts. Langsam schob ich mich durch den Türspalt in das Zimmer mit dem Schreibtisch. Ich erschrak nicht, weil ich erwartet hatte zu erschrecken. Die Hand gehörte einem jungen Mann, der am Schreibtisch saß. Sein Stuhl war etwas zurückgeschoben und sein Kopf lag auf der Platte. Der andere Arm hing an der Seite herunter. Mancher Kandidat der Medizin berechtigt zu den größten Hoffnungen. Dieser hier nicht mehr. Aus seinem Rücken, links neben der Wirbelsäule, ragte der blinkende, gerillte Griff eines Skalpells. Mein Blutdruck ist sowieso immer verflucht niedrig und jetzt wurde er noch niedriger. Es dauerte eine Weile, bis ich wieder klarkam. Ich erinnerte mich, dass man in solchen Fällen auf die Uhr sehen musste. Ich tat es. 20:02 Uhr. Fing gut an, mein Aufenthalt am Rhein. Hätte mich doch bei der Frau Professor einmieten sollen. Ich ging um den Schreibtisch herum. Ja, das Skalpell saß genau an der richtigen Stelle. Auf der Schreibtischplatte lag ein aufgeschlagenes Buch. Garre Borchardt, Lehrbuch der Chirurgie. Ausgerechnet bei dem Kapitel Die Chirurgie des Brustkorbs war stehen geblieben. Ja, so genau hat er es bestimmt nicht wissen wollen. Sein Gesicht war friedlich, kaum verzerrt, eher etwas erstaunt. Es sah aus, als ob er seinen Mörder gekannt hätte. Ich tastete nach seiner Hand. Kalt, wie erstarrtes Wachs. Er konnte schon seit gestern so dasitzen. Mein Blick wanderte durch den Raum. Die Bude war wirklich nicht schlecht. Dicke Steinmauern, die auch den gewaltigsten Krach bei sich behalten mussten. Zwei Fenster zur ebenen Erde, dahinter ein Stück Wiese. Ganz nah tutete ein Rheindampfer. Unter den Fenstern standen zwei Couches rechtwinklig aneinander. Davor ein niedriger Tisch und zwei Hocker. Ein paar Bücherregale, eine altertümliche Kommode. Ja, das war alles. An die Wände hatte er eine Art Gobelin genagelt. Grobes Ripstuch, beklebt mit den ausgeschnittenen Papierköpfen und anderen anatomischen Details. Niedlicher Titelbild, Kinder. Und noch ein Bild sah ich. Es stand auf dem Schreibtisch, in einem versilberten Fuß, zwischen zwei Glasplatten. Die matt glänzende Chamois-Fotografie zeigte ein Mädchen. Es hatte helle, offene, blaue oder grüne Augen. Das Gesicht war schmal, etwas hochmütig und etwas erstaunt. Als wunderte es sich über den, der es geknipst hatte. Feine Nasenflügel, lange Wimpern. Ein hübsches Kind. Würde weinen, wenn es das hier sehen könnte. Mit einem Mal merkte ich, dass ich Hunger hatte. Also irgendetwas musste geschehen. Ich zog den Schlüssel heraus und schloss die Tür von außen ab. Im Keller sah ich mich noch einmal um, ehe ich die Funzel ausknipste. Aber kein Mörder war zu sehen. War mir auch lieber so. Eine Querstraße weiter fand ich eine Telefonzelle. Ich wählte den Notruf, leierte meinen Spruch herunter und gab die Adresse an und meinen Namen. Und nahm den Befehl entgegen, mich am Tatort zur Verfügung zu halten? Verdrossen marschierte ich in den Keller zurück. Ich saß ganz schön in der Tinte. Der Kommissar hieß Noges, mit zwei E. Er hatte glattes schwarzes Haar wie Winnetou und bräunliche Nikotinfinger. Sein Anzug war etwas sehr von der Stange, aber ihm stand er. Wir saßen uns in der Couch-Ecke gegenüber. Er hielt meinen Ausweis wie ein Gesangbuch in der Hand. Dr. Johannes Thomsen, Hamburg. Weit von hier, was? Ja, ziemlich. 6,5 Stunden D-Zug. Was tun Sie in Köln? Ja, wenn Sie mich nicht einsperren, werde ich morgen mein Engagement als Röntgenologe antreten. Warum soll ich Sie einsperren? Kannten Sie den Toten? Nein, nein. Wie kommen Sie dann in seine Wohnung? Ja, ich hatte annonciert in der Kölnischen Rundschau. Er schrieb mir und ich wollte mir das Zimmer ansehen. Haben Sie seinen Brief zufällig bei sich? Ich hielt ihm meine Karte hin. Er las sie aufmerksam. Wann waren Sie hier? 20 vor zwei. Und wo waren Sie seit Ihrer Ankunft? Ich erzählte ihm von meinem Frühstück im Bahnhofsrestaurant und vom Besuch bei der Professorenwitwe. Haben Sie hier etwas angefasst? Die Türklinke und den Schlüssel. Ja, und seine Hand. Das Messer? Nicht, nein, nicht. Ist doch besser. Eine Weile schwieg er und kritzelte in seinem Notizbuch herum. Plötzlich sah er auf und in seinen Augen stand Neugier. Möchten Sie noch in dieses Zimmer ziehen? Warum nicht? Sowas findet man nicht alle Tage. Wie Sie meinen. Aber eine Woche werden Sie schon noch warten müssen. Mindestens. Wir müssen hier erst noch das Unterste nach oben kehren. Och, ich habe Zeit. Na, dann viel Spaß. Danke. Für 60 Mark im Monat kann man nicht allzu viel erwarten. Immerhin, mir würde ein Mord für den Anfang reichen. Er lachte und verabschiedete sich. Ich ging zum Hauswirt und machte mit ihm aus, dass ich das Zimmer nehmen würde, wenn es von der Polizei freigegeben wäre. Er war froh, so schnell wieder jemanden zu kriegen. Ich weiß nicht, welcher Teufel mich ritt, aber irgendwie hatte ich die fixe Idee, dem Burschen auf die Spur zu kommen, der dem Jungen das Messer akkurat an die richtige Stelle gesetzt hatte, wenn ich nur in diesem Keller bliebe. Außerdem war das die richtige Umgebung für mich. Keine Wirtin, die morgens ein Gesicht zog, wenn sie einem Mädchen auf dem Flur begegnete. Am Abend quartierte ich mich in einer billigen Pension in der Nähe des Bahnhofs ein. Für die Aufregungen an diesem ersten Tag schlief ich ganz gut. Am nächsten Morgen schritt ich in würdiger Haltung durch die Pforte des Krankenhauses, in dem ich fortan meine Fähigkeiten unter Beweis stellen sollte. In der Vorhalle saßen Leute mit ergebenen Leidensmienen und gestärkte Schwestern strebten durch die Gänge. Es roch nach Dampfheizung und Desinfektion. Ich marschierte über gebohnetes Linoleum, bis ein Emailleschild mit der Aufschrift Röntgenabteilung meinen Weg stoppte. Eine junge Schwester, die da herumlief, fragte ich nach dem Zimmer des Oberarztes und sie brachte mich hin. In einem gepolsterten Holzstuhl ließ ich mich nieder. Ja, und dann war erst einmal Pause. Nach 10 Minuten erschien ein Herr mit Homburg. Typ: Herr Professor, ich weiß was. Süßmilch? Sagte er mit knapper Verbeugung. Und als ich meinen Namen gemurmelt hatte: Ich hörte, Sie wollen bei uns anfangen, Herr Kollege. Er hängte seinen Ulster sorgsam in den Schrank und legte den Hut dazu. Dann zog er ebenso sorgsam das weiße Linnen des Mediziners hervor und schlüpfte hinein. Wie sind Sie gerade auf Köln verfallen? Wegen des Karnevals. So. Er lächelte kein bisschen. Er sah auch nicht so aus, als ob er je eine Pappnase getragen hätte. Sind Sie schon lange im Röntgen? 2 Jahre. Sie wollen hier Ihren Facharzt machen? Ja, das habe ich vor. Und dann? Dann? Ich werde versuchen, hier Chef zu werden. Und Sie? Oh, ich weiß noch gar nicht. Entschuldigen Sie mich jetzt bitte, Herr Kollege, meine Patienten. Er knöpfte seinen Mantel zu und verschwand hastig. Ich setzte mich wieder, faltete die Hände über dem Bauch und freute mich. Immer dasselbe. Nur ja, keine Konkurrenz. Wahrscheinlich würde er von nun an noch strebsamer sein. Der Oberarzt kam um 9:30, wie es seiner Gehaltsgruppe entsprach. Er hieß Lund, war klein und sah gemütlich aus. Sein Haar war grau, kurz und borstig, so wie er es wohl auch als Stabsarzt der Reserve getragen hatte. Wenn er redete, sah er zur Decke und legte die Fingerspitzen aneinander. Alle paar Minuten putzte er seinen Kneifer in einer Falte seines weißen Mantels. Tja, lieber junger Kollege, ich freue mich sehr, dass Sie zu uns gekommen sind. Unsere Röntgenabteilung ist nicht gut besetzt, leider. Zu schwach. Und die Kollegen der anderen Fachgebiete, sie kennen das ja, als ob wir keine richtigen Mediziner wären. Dabei brauchen sie uns täglich. Wir haben, wie Sie vielleicht schon wissen, keinen eigenen Chef. Wir unterstehen der Chirurgie, Professor Stikan. Ein angenehmer Vorgesetzter. Ich empfehle Ihnen also, sich so bald wie möglich dort bekannt zu machen. Na, Sie wissen ja schon. Über Details können wir uns dann im Laufe der nächsten Tage verständigen. Wenn Sie Fragen haben, kommen Sie zu mir oder wenden Sie sich an Fräulein Jacobs, Ihre künftige Assistentin. Sie ist bestens informiert. Allerdings, sie ist erst in ein paar Tagen wieder da. Hat Urlaub. Na egal, ich bin ja da. So, und nun darf ich Sie vielleicht den Kollegen unseres Instituts kurz vorstellen, wenn Sie mir bitte folgen wollen. Süßmilch kannte ich schon. Wir gingen durch helle und verdunkelte Räume. Ich schüttelte viele Hände, lernte Dr. Laringer und Dr. Boleros kennen. Ein Haufen Namen wurden mir noch genannt, die meisten verstand ich nicht und den Rest vergaß ich. Danach wieder. Anschließend machte ich mich allein auf die weitere Vorstellungstour. Keine einfache Angelegenheit, wie sich herausstellte. Es war ein großes Krankenhaus. Ich antichambrierte wie ein stellungsloser Bonbonvertreter und hatte viel Zeit, die Sekretärin der einzelnen Chefs miteinander zu vergleichen. Sie gaben alle viel Geld für den Friseur aus, meistens ohne Erfolg. Ihre Chefs begrüßten mich freundlich, aber in Eile, und ich tat bei jedem so, als hätte ich schon von ihm gehört. Zum Chef der Chirurgie, Professor Stickhahn, lief ich umsonst. Verreist, sagte die Vorzimmerdame. In 14 Tagen kommt er zurück. Ah, ja, dann tue ich das auch. Oberarzt Steimle, wo wohnt denn der? 4 Türen weiter rechts. Kann allerdings sein, dass er jetzt auf Visite ist. Dr. Steimle, seines Zeichens Oberarzt der Chirurgie, war der Erste, der mich ohne jedes Wohlwollen begrüßte. Er sah aus wie Savonarola, fanatisch und verhungert. Er trug eine Brille und seine Augen dahinter waren starr und hell. Sie betrachteten mich wie ein Sektionspräparat. Neuer Röntgenologe? Jawohl. Die Leute mit der kurzen Dienstzeit. Nachmittags nur vereinzelt anzutreffen. Da kommt einem der Durst. Dann hätten Sie Bierzapfer werden sollen. Wo waren Sie vorher? Hamburg, Marienkrankenhaus. Warum sind Sie nicht dort geblieben? Wäre er ein anderer gewesen, hätte ich ihm erzählt, dass ich die Hamburger Kneipen schon kannte und auch gern wissen wollte, wie hier die Mädchen sind. So aber verzichtete ich darauf. Sie hätten dort für Ihre Ausbildung mehr profitiert. Ja, ich wollte mal in ein anderes Haus, immer dieselbe Schule und immer dieselbe Stadt. Auf die Dauer ist das... Wissenschaftlich gearbeitet? No, nicht viel. Eine kleine Sache im Röntgenjournal über Knochenmissbildungen. Auf den Nobelpreis warte ich noch. Da werden Sie wohl auch noch länger warten müssen. Ich kenne die Arbeit. Habe den Eindruck, dass Sie sich nicht genügend mit der einschlägigen Literatur beschäftigt haben. Da hatte er durchaus den richtigen Eindruck. Aber bevor ich eine Antwort draußen hatte, stand er auf. Ich danke Ihnen, Herr Kollege. Ende der Durchsage, dachte ich und vollführte eine Art Verbeugung. Im Rücken fühlte ich seinen starren Blick, ehe ich die Tür hinter mir schloss. Der Ärger stieg in mir hoch und mein Gesicht wurde heiß. Später sah ich, dass fast jeder, der aus diesem Zimmer kam, rote Ohren hatte. Immerhin, ich hatte meine Vorstellungstournee nun fast absolviert. Übrig blieben der Verwaltungsdirektor, die Oberin und Ruschke. Ruschke war Oberpfleger in der Chirurgie und eine wichtige Persönlichkeit. So viel hatte ich schon gelernt. Trotzdem wollte ich die Bekanntschaft mit ihm dem Zufall überlassen. Aber ich traf ihn schon im Casino, wo ich meinen Ärger mit einem Bier herunterspülen wollte. Er sah aus wie eine verkleinerte Ausgabe von Leo Slezak. Sein Kittel hing unordentlich an ihm herum. Aus der linken Tasche ragte die letzte Ausgabe der Rundschau. Auch später sah ich ihn nie ohne seine Zeitung. Er kam heran und ich sagte meinen Namen. Wollen Sie hier Ihre Brötchen verdienen? Ruschgeisig. Freut mich. Keine Frage. Der Mann gehörte nach Neukölln, nicht nach Köln. Ist hier gestattet? Bitte, bitte, nehmen Sie Platz. Ist nämlich gerade die Zeit, wo ich meine Tropfen nehmen muss. Mariechen mir Ohren hellet. Chirurgie? Röntgen, Knochenmühle. Ah, na, da können Sie zufrieden sein. Ist ein guter Laden. Und Evelinchen ist das steilste Kind von der ganzen Firma. Sie meinen Fräulein Jacobs? Ja, genau die meine ich, ja. Na, ich werde Sie wie meine Frau vor der Hochzeit behandeln. Ja, das will ich auch hoffen. Prost. Prost. Und wie gefällt Ihnen das ganze Etablissement? Ach, danke. Ich habe schon miesere Läden gesehen. Am Anfang sieht immer alles rosig aus. Wie lange sind Sie denn schon hier? Ach, ich gehöre schon zu dem Inventar. 12 Jahre, aber ich hier schon auf dem Puckel. Donnerwetter, ganz schön. Ja, hab schon allerhand erlebt hier. Chirurgie ist ein anstrengendes Gewerbe. Wäre mir zu anstrengend. Ja, da haben Sie recht. Wissen Sie, früh raus und Jansen da rumstehen, immer mit Ether unter der Nase. Und ehe Sie den ersten Blinddarm selber machen dürfen, da haben Sie ein Vollbart. Ehe Sie einen Magen kriegen, Plattbeen und Hämorrhoiden. Nee. Da sind Sie in der Strahlenbude besser dran. Da hat sie noch Kinder durchgemacht. Ja, wenn es um 12 ist, erzählen Sie was von Ohrenüberanstrengung und Sauerstoffmangel und Strahlenschädigung und kratzende Kurve. Und wenn auf den Bildern eine Struff ist, dann hat es sich eben nicht dargestellt und muss wiederholt werden. Dann sitzen Sie nachmittags davor, die Herren Ärzte, und jeder sieht was anderes. Und dann stellen Sie fest, dass das nur durch Spezialaufnahmen zu klären wäre. Die machen Sie dann auch. Aber geklärt wird nicht. Und wenn Sie ja nicht weiter wissen, dann sagen Sie eben, dass Sie dem Patienten keine weitere Strahlenbelastung mehr zumuten können. Ja, nur bei Private. Bei Private, da ist es was anderes. Die vertragen 250 Aufnahmen hintereinander, wenn es sein muss. Aber da hat bloß der Chef was von. Sie nicht. Kaum. Oberarzt Steimler scheint nicht der Einzige zu sein, der nichts vom Röntgen hält. Und der schon ja nicht. Gibt überhaupt nicht viel, wovon der was hält. Die ganze Hilde, die hier das Messer schwingt, naja, ich will nicht gesagt haben, auch nicht jene Tränke, ne? Sie und Ihre Knochenmühle haben genug zu tun, dafür sorge ich schon. Sehr freundlich von Ihnen. Ja. Wenn Ihre Evelyn so ein steiler Zahn ist, wie Sie sagen, dann halte ich es bestimmt aus, auch ohne Arbeit. Meine Evelyn? Nee, pass doch mal gut auf, der das nicht Ihre wird. Oh, ein nettes Kind. Und der Olle hat Pulver. Ja, der handelt mit Innenarchitektur, Jardin und Fernsehsessel mit was dran zum Beine hochlegen. Ne? Wahrhaftes Gewerbe. Ja, aber überlegen Sie sich das, bevor Sie einheiraten. Wissen Sie, die ganze pucklige Mannschaft hängt mit dran. Zu jedem Geburtstag von Oma, Opa und alle Tanten müssen sie mitlatschen und den selbstgebackenen Kuchen fressen. Und abends um 9:30 heißt es dann, nanu, Kinder, nun geht mal schön ins Bett, habt morgen einen schweren Tag für euch. Sie kennen den Betrieb, was? Nur, ob ich ihn kenne. Ich war eine Neugierige. Mädchen sind gut, solange man sie wechseln kann. Sie sind ein weiser Mann. Ja, schon gut. Ja, passen wir gut auf. Hier im Laden, da laufen eine Menge Puppen rum, die gerne mal einen älteren Säugling stillen würden. Aber im Betrieb gewesen, nee, das ist immer so eine Sache. Das kann nämlich Ärger geben, nicht? Sehen Sie sich lieber in der Stadt um. Ist ja Karneval. Ach, was Karneval? Da geht doch alle bloß per Arm hin. Entweder kennen Sie sich schon aus demselben Betrieb hier oder aus derselben Tanzstunde oder ja schon aus dem Kinderjahr. Oh, nee. Der Jalan bleibt immer auf Sichtweite, damit seine Angebetete nichts geschieht. Freie Yacht ist da nicht. Naja, ich werde mir das ansehen. Und vielleicht geht auch die schöne Evelyn mal mit mir. Ich weiß nicht, aber möglich ist alles. Hoffen wir es. Nun muss ich wieder ins Geschäft. Ich habe mich gefreut, Sie kennengelernt zu haben, Herr Doktor. Ganz meinerseits, Herr Ruschke. Aber bitte, es gibt nicht viele von Ihrer Sorte, die mit unser eins mal ein Bier trinken. Nee. Die haben alle ihren gehobenen Tick, nicht? Na, nicht für ungut. Bis später mal. Ja, bis später mal. Es war genau eine Woche nach meiner Ankunft, als ich in das Zimmer des Ermordeten einzog. Die Polizei hatte es freigegeben. Mit Rücksicht auf mich, wie der Kommissar mit dem seltsamen Namen sagte, als er mich im Krankenhaus anrief. Aber ich war sicher, er wollte mich nur hübsch unter Kontrolle behalten. Naja, mir sollte es egal sein. Ich durchquerte den Hof und betrat den Keller zum zweiten Mal. Die trübe Birne im Vorraum, die Kisten, der Fahrradrahmen, die Heizungsröhren. Alles war wie vorher. Nur an den Türrahmen hingen keine Visitenkarten mehr. Dafür sah man noch die Klebestellen der Polizeisiegel. Ich schloss die Wohnungstür auf und stellte meinen Koffer ab. Die Tür zum Wohnzimmer war offen. Ich trat ein. Die Möbel standen an ihrem Platz. Die Kommode, die Regale, die Couches unter dem Fenster. Der Schreibtisch. Dort hatte er gesessen. Kant mit Klaus Wildbold. Das Skalpell im Rücken. Ich ging langsam durch das Zimmer und öffnete eines der Fenster. Ein Schwall frostiger Luft zog herein. Und wieder tutete ein Rheindampfer ganz nah. Draußen lag der Schnee in schmutzigen Streifen. Ich lehnte mich in die Couch-Ecke und sah mich um. Irgendjemand hatte die Habseligkeiten des Toten abgeholt. Nur die Ripstapeten mit den niedlichen Mädchen hingen noch. Wahrscheinlich hatte sie der Nachlassverwalter dagelassen, weil sie gewissermaßen überindividuell und für jeden männlichen Mieter geeignet waren. Auf diese Weise waren wenigstens die Wände behängt und ich brauchte keine Gebirgslandschaft und keinen Hasen von Dürer zu kaufen. Mir wurde kalt und ich schloss das Fenster. Dann packte ich meinen Koffer aus und verteilte meinen geringen Besitz in die entsprechenden Fächer. Nirgendwo war etwas von Wildbold zurückgeblieben. Kein Buch, kein Schriftstück. Nichts. Auch das Bild auf dem Schreibtisch war weg. Schade. War ein hübsches Kind. Ob sie es schon wusste? Ich faltete die Hände über der Schreibtischplatte und sah zur Tür. Hier hatte er gesessen. Dort war der Mörder hereingekommen. Würde er nochmal erscheinen? Ich starrte so lange auf die Türklinke, bis sie sich bewegte. Und ich lauschte so lange in die Stille, bis ich überall Geräusche hörte. Fing ich jetzt schon an zu spinnen? Wer hatte etwas gegen den Jungen gehabt? Warum musste er sterben? Hatte dieser Kommissar schon eine Spur? Und wer zum Teufel hatte mir geraten, in dieses Zimmer zu ziehen? Nach dem Einzug in meinen Keller begann ich meinen Arbeitstag mittags im Casino. Ich hatte mich schon ganz gut eingelebt und meine ersten Ober- und Unterschenkelfrakturen belichtet. Ich sah keine Kollegen mehr, die ich noch nicht kannte, und ich wurde nicht mehr von allen Seiten angestarrt, der Neue, wie in der Schule. Nein, das war vorbei. Man begann mich zu respektieren, ich gehörte dazu. Oberarzt Lund und Süßmilch kamen ins Casino. Süßmilch schob dem Oberarzt mit einer Verbeugung den Stuhl in die Kniekehlen. Lund setzte sich und lächelte wohlwollend zu mir herüber. Na, Herr Thompson, wie fühlen Sie sich? Danke, ausgezeichnet. Wie kommen Sie mit Fräulein Jacobs aus? Noch gar nicht. Ich werde Sie erst kennenlernen nach dem Essen. Hab heute Morgen mein neues Quartier bezogen, bedurfte erst einer Stärkung. Sturmfreier Bude, was? Ja. Süßmilch, das wäre was für Sie. Aber Herr Oberarzt, bitte. Ja, Frau Gemahlin. Aber im Ernst, Thompson, sind Sie freundlich zu Fräulein Jacobs. Sie ist unsere Perle. Sie wissen schon. Ich werde Sie behandeln wie Romeo die Julia. Vorsicht, Vorsicht, mein Lieber. Ich glaube, da ist schon wer. Süßmilch warf einen schnellen Blick zu mir herüber. Zum ersten Mal bemerkte ich, dass er schiefe Augen hatte. Meine Reden missfielen ihm offenbar und ich ihm auch. Als letzter aus dem Röntgenstall erschien Boleros. Er war klein, lebhaft und hatte flinke Augen wie ein hungriger Iltis. Alle ringsum erzählten von ihren Fällen und wie interessant sie wären. Ich quetschte gerade meine letzte Kartoffel mit der Soße zusammen, als hinter mir wieder die Tür aufging. Für einen Augenblick alarmte das Geklapper der Bestecke, ein paar hoben den Blick und ein paar ließen ihn auf dem Teller. Ich schielte zur Seite. Oberarzt Steimle von der Chirurgie kam. Er nickte nur kurz und setzte sich abseits an einen einzelnen Tisch. Ich hatte das Gefühl, dass die Mehrzahl der Anwesenden diesen Mann hasste. Warum wohl? Immerhin, Mittagessen musste er auch. Das tröstete mich. Ich wischte mit dem Mund, lächelte in die Runde, stand auf und verdrückte mich. Im Fahrstuhl versuchte ich, mich auf meine neue Assistentin zu konzentrieren. Ruschke hatte sie ein steiles Kind genannt und meine Herren Kollegen bekamen enge Augen, wenn von ihr die Rede war. Ich durfte also etwas erwarten, so viel stand fest. Vor der Tür zur Knochenmühle zupfte ich deshalb noch einmal meine Krawatte zurecht. Auf in den Kampf. Ich öffnete die Tür. Am Stativ neben dem Holztisch stand ein Mädchen. Es wandte mir den Rücken zu. Die Beine waren atemberaubend, also das erfasste ich mit dem ersten Blick. Ich räusperte mich, sie drehte sich um. Der Unterkiefer wollte mir auf die Brust fallen. Ich fühlte ein Prickeln am Hinterkopf. Helle, fast grüne Augen mit langen Wimpern, schmales Gesicht, feine Nasenflügel, Locken wie Flaumfedern. Das war doch das Bild auf dem Schreibtisch. Ja, im Zimmer des toten Studenten. Sie hörten Das vierte Skalpell, ein stereophones Kriminalhörspiel in 4 Folgen, nach dem Roman gleichen Titels von Hans Gruhl. Für den Funk bearbeitet von Hans-Georg Berthold. Die Rollen und ihre Darsteller waren Dr. Johannes Thomsen, Martin Hirte, ein Mädchen, Enzi Fuchs, Frau Professor, Käthe Jöken-König, Norges, Kriminalkommissar, Arnold Marquis, Dr. Süßmilch, Günther Tabor, Oberarzt Dr. Lund, Paul Wagner, Oberarzt Dr. Steimle, Gerd Hauke, Ruschke, Krankenpfleger, Reinhold Berndt, Fräulein Mehring, Sigrid Pein. Schnitt Lieselotte Engstner, Ton Günther Genz. Musik Wolfgang Wölfer, Assistenz Friedhelm von Peterson. Regie Kurt Götz Pflug. Sie hörten eine Produktion des Senders Freies Berlin mit dem Westdeutschen Rundfunk. Da stand ich und da stand sie, Evelyn Jacobs. Ich starrte sie an, als hätte ich nie vorher eine Frau gesehen. Und es lohnte sich. Aber das war es nicht, was meinen niedrigen Blutdruck hochtrieb. Vor mir stand das Mädchen vom Schreibtisch des toten Studenten. Ich hatte das Bild genau vor Augen. Meine Gedanken fuhren Karussell. Klaus Wildbold, Kandidat der Medizin, ich hatte ein Zimmer gesucht und ihn gefunden, das Skalpell im Rücken. Und ich wohnte seit heute in der Wohnung, die er nicht mehr benutzen konnte. Ein leises Ziehen ging durch meinen Magen und blieb unter dem Zwerchfell sitzen. Das also ist seine Freundin gewesen. Wie sollte er sonst an ihr Bild gekommen sein? Ich nahm mir vor, das herauszufinden. Für die Arbeit würde nun wohl nicht mehr viel Zeit bleiben. Ich muss nicht sehr geistreich ausgesehen haben in diesem Augenblick. Was starren Sie mich denn so an? Was wollen Sie überhaupt hier? Entschuldigen Sie, ich war von Ihrer Schönheit so geblendet. Na, sehr originell finde ich das aber nicht. Und? Ich heiße Thomsen, bin hoffnungsvoller Nachwuchs für die Röntgenologie, seit einer Woche hier tätig, was Sie nicht wissen können, da Sie im Urlaub walten. Ich komme aus Hamburg, wurde geboren. Genug, hören Sie auf. Warum sagen Sie denn das nicht gleich? Stehen da und gucken. Ja, das bringt der Beruf so mit sich. Komisch. Oder stimmt etwas nicht an mir? Oh doch, doch, doch, alles stimmt. Sie sind unmöglich, Herr Doktor. Dann lassen Sie uns zu arbeiten beginnen. Arbeit macht nüchtern. Einverstanden. Der Nachmittag verging schnell. 2 Knöchelfrakturen, ein Waden und ein Schlüsselbein, ein Lendenwirbel. Dann die Tagesberichte. Zu privatem Geplänkel kamen wir nicht mehr, was ich bedauerte. Als wir uns am Abend verabschiedeten, wusste ich, wovon ich nachts träumen würde. Dann fiel mir Wildbold ein. Welche Verbindung bestand zwischen ihm und Evelyn Jacobs? Ich beschloss, schon bald etwas zu unternehmen. Mädchen haben Mitleid mit Junggesellen. Einsamkeit und Verwahrlosung rühren ihr Herz. Das musste ich ausnutzen. Ich dachte an Wildbold. Außerdem, Evelyn war genau mein Typ, es war kein Opfer, sie einzuladen. Ob sie allerdings käme, das... egal. Ich musste es ausprobieren. Die Gelegenheit ergab sich bald. Am Mittwoch, als der letzte Patient draußen war, unternahm ich den entscheidenden Vorstoß. Evelyn tippte gerade den letzten Bericht. So, geschafft. Blöde Schreiberei immer. Fräulein Jacobs. Herr Doktor. Wie lange müssen Sie einen Mann kennen, ehe Sie sich von ihm in seine Wohnung einladen lassen? Warum? Nun ja, weil das verschieden ist. Kommt darauf an. Sehr präzise. Ich möchte nämlich am Sonnabend mein bescheidenes Heim einweihen. Hierzu hätte ich Sie gern gebeten. Wenn Sie etwas anderes vorhaben oder längere Fristen einzuhalten pflegen, verschiebe ich die Einweihung, bis Sie geneigt sind. Punkt. Und wenn ich nicht geneigt bin? Dann würde ich in Schwermut versinken. Wer kommt denn noch? Ich besitze leider nur 2 Stühle. So. Ja. Wo wohnen Sie überhaupt? Oh, das klingt schon freundlicher. Sollte es gar nicht. Also, wo wohnen Sie? Ich wohne in der Mühlengasse Nummer 47. Im tiefen Keller sitze ich dort. Im Keller? In Ihrem Gesicht rührte sich keine Faser. Es wurde nicht rot und nicht blass. Sie schien noch nie in ihrem Leben von der Mühlengasse Nummer 47 gehört zu haben. Oder sie nahm sich meisterhaft zusammen. Immerhin hatte ja ihr Bild dort gestanden. Wie auch immer, mein Argwohn schwand und ich freute mich darüber schließlich. Wenn jemand das Bild einer Dame in seiner Wohnung hat, braucht sie selbst noch lange nicht dort gewesen zu sein. Ich bin noch nie in einen Keller eingeladen worden. Ein Grund mehr, um zu kommen. Na gut, aber ich muss erst... Am Sonnabend sage ich Bescheid, ja? Ach, das ewige vielleicht. Besser als nein, oder? Am Sonnabend zeigte sich kein Fortschritt. Sie wüsste nicht, ob sie von zu Hause weg könnte, Verwandte kämen. Wenn ja, wollte sie um 8 Uhr da sein. Naja, ich kaufte also die nötigen Zutaten, räumte gründlich auf und zog mein bestes Hemd an. Um 7 Uhr rasierte ich mich noch einmal, was ich sonst selten tue. Ab 8 saß ich auf dem Sprung und war nervös. Es vergingen 10 Minuten, 15. Nichts geschah. Ich stand auf, stocherte im Ofen, setzte mich wieder. Als eine halbe Stunde herum war, öffnete ich das Fenster und zog die Rumflasche aus der Kälte herein. Mein Magen erwärmte sich nach dem ersten Schluck und meine Hoffnung wuchs. Als meine Uhr 8:45 zeigte, bekam ich langsam einen bitteren Geschmack im Hals. Ich goss noch einen Rum hinunter. Puh, Weiber. Gerade als ich mir den dritten einschenkte... Wie der Blitz war ich hoch, stieß mir das Knie am Tisch, kippte das Glas um, der Rum floss duftend über die Tischplatte, schade drum. Als ich die Tür erreichte, blieb ich stehen. Die Hand schon auf der Klinke. Wenn das nicht Evelyn war. Blödsinn, Gespenster. Was ging mich dieser Wildbold an und sein Mörder? Sehr schlimm. Nein, nein, nein. Wieso? Was? Sie gucken schon wieder so komisch wie neulich. Ist was? Von der Seite sah ich ihr Gesicht. Nichts darin deutete darauf hin, dass sie diesen Raum schon jemals vorher betreten hatte. Weil ich so spät komme, wie? Es ging nicht eher. Nein, nein, das macht nichts. Das macht gar nichts. Ich hatte die Hoffnung schon aufgegeben. Dann müssten Sie sich jetzt freuen. Ich beginne gerade damit. Wohnen Sie immer im Keller? Man kann nicht aus dem Fenster fallen. Auf welche Couch wollen Sie? Auf die andere. Ich dachte, Sie hätten nur 2 Stühle. Verzeihen Sie, ich habe gelogen. Gehen Sie immer auf die andere Couch? Immer. Das ist lobenswert, bitte sehr. Nichts geht über ein tugendsames Mädchen. Und was darf ich Ihnen anbieten? Rum mit Coca oder Gin mit Zitrone? Coca mit Zitrone, bitte. Dann werde ich Gin mit Rum trinken. Aus der Wohnung könnte man was machen. Na, dann machen Sie was daraus. Niemand wird Sie hindern. Wie sind Sie überhaupt so schnell dazu gekommen? Ja, das ist ein reiner Zufall. Der Herr Vormieter musste plötzlich weg. Weit und sehr schnell. Das ist Glück. Ihre Augen gingen aufmerksam über mein Gesicht. wie schnell eine Frau doch merkt, wenn man an etwas anderes denkt. Manche suchen monatelang. Dann lassen Sie uns auf das Glück trinken. Prost, Miss Coca-Cola, es lebe Herr Röntgen und die nach ihm benannten Assistentinnen. Da ist ja doch Rum drin. Na sowas. Sagen Sie, woher kennen Sie denn überhaupt den Geschmack? Ha? Ha, ha, ha. Da sieht man, hinter welch schönen Masken sich die Trunksucht verbirgt. Habe ich Ihnen schon gesagt, dass Sie unmöglich sind? Ja, ja, das haben Sie. Dann wiederhole ich es. Und nun erzählen Sie was. Interessant. Was? Eine Frau liegt mit dem Ohr. Man muss ihr etwas erzählen. Der Mann auch. Ganz im Gegenteil, mein Kind. Die Ohren sind der Liebe nur hinderlich. Wieso? Bei Frauen soll man handeln, als wäre man völlig taub. Ihre Reden sind nur dazu bestimmt, aufzuhalten. Das hat irgendein kluger Mann gesagt. Also nicht Sie? Nein, nicht ich. Was wissen Sie sonst noch von den Frauen? Oh, genug, um mich vor Ihnen zu hüten. Der liebe Gott gab die Frau dem Mann, um ihn zu schwächen. Sie tut unwissend und weiß trotzdem genau, wer das höchste Einkommen hat. Sie wirkt zerfahren und denkt glasklar. Der Mann dagegen wirkt glasklar, aber er träumt dabei. Ja, er ist der große Träumer dieser Welt. Und die Frauen, die tun den ganzen Tag nichts anderes, als ihn am Träumen zu hindern. Und am Spielen. Und am Saufen. Prost. Das scheint mir auch nötig. Warum trinken Sie eigentlich? Oh, da träumt sich's noch besser. Eine seltsame Philosophie. Es wundert mich, dass Sie sich überhaupt mit Frauen abgeben. Zwischen Frauen und Mädchen, da ist so ein gewisser Unterschied. So. Nee. Und worin liegt er? In der Taillenweite. Sie sollten wirklich nicht so viel trinken. Sie nahm sich eine Zigarette und schlug die Beine übereinander. Oh, auch das noch, bei der heutigen Rocklänge. Ich bedauere die arme Frau, die einmal auf Sie hereinfällt. Ich auch. Und nun erzählen Sie mir was. Ich weiß überhaupt nichts von Ihnen, Evelyn. Wissen Sie, was mich wundert? Noch nicht. Dass Sie noch frei herumlaufen. Kommt denn nicht hin und wieder ein Mann zu Ihnen und erklärt, dass er ohne Sie nicht leben könne? Doch. Na und? Ich sage, ich könnte. Wenn ich noch dazu kommen wollte, musste ich bald nach Wildbold fragen. Hoffentlich ging es nicht schief. Bis jetzt jedenfalls. Der Richtige hat mich eben noch nicht gefragt. So. Das macht mir Hoffnung, Evelyn. Ja? Ja, mir fällt da was ein, was ich Sie fragen wollte. Oh, das kommt mir etwas plötzlich. Wie? Aber nein, nein, nein, nicht so, nicht das. Das ist... Was denn? Sagen Sie, haben Sie einen Mann namens Wildbold gekannt? Wildbold? Ihre Augen wurden groß und rund und Staunen zog über ihr Gesicht. Aber ihre Stimme blieb ruhig. Wie kommen Sie auf diesen Namen? Oh, ganz einfach, ich habe von Ihnen diese Katakombe übernommen. Und auf dem Schreibtisch stand Ihr Bild. Ich wünschte, ich hätte es. Ach du lieber Gott. Kläuschen. Nein, wie ist das komisch? Was ist daran komisch? Dass Sie in seiner Wohnung sitzen. Geben Sie mir noch einen Schluck zu trinken. Na, bitte, natürlich, natürlich. Unangenehme Erinnerung? Im Gegenteil. Kläuschen. Er war famulos in unserer Chirurgie. So? Ja. Ich glaube, er war furchtbar verliebt in mich. Er hatte einen Motorroller und wollte mich immer zum Schwimmen einladen und hierher. Mochten Sie ihn nicht? Was heißt mögen? Er war nett, aber... Ach, er tat mir einfach leid. Ich glaube, es hat ihn ziemlich mitgenommen, dass er bei mir... Ja, das kann ich Ihnen nachfühlen. Wissen Sie, wo er jetzt ist? Nein, nur, dass er weg musste. Sehr schnell. Ich glaube, er war aus Freiburg. Er erzählte sowas damals. Und er wollte auch Examen dort machen. Er müsste jetzt eigentlich bald fertig sein. Wann war er denn hier? Ich meine, hier im Krankenhaus. Vorigen Sommer 3 Monate. Die ganzen Sommerferien. Und das unter Steimles Regie. Armer Mann. Ja, das kann man sagen. Steimle hat ihn ganz schön schikaniert. Na, Sie hatten ja auch schon das Vergnügen. Vorigen Sommer am gleichen Krankenhaus wie ich. Ob der Kommissar das schon wusste? Und Evelyn hatte er geliebt? Sie saß 2 Meter von dem Stuhl entfernt, auf dem er gestorben war, und wusste nichts davon. Oder? Woran denken Sie? Daran, wie viel besser ich es habe als er. Und wie sehr ich mich darüber freue. Prost, Evelyn. Prost. Und nun sind die Einweihungsfeierlichkeiten beendet. In 12 Minuten geht mein Bus, der letzte. Schade. Hat es Ihnen gefallen? Ja, mein Herr. Besonders eins. Und das wäre? Sag ich nicht. Mir hat auch was gefallen. Und ich sage es sogar. Und? Dass Ihr Bild nur so bei Wildbold stand. Es stand nur so da. Er hat mich im Institut geknipst, ohne vorher zu fragen. Das werden die besten Bilder meistens. Übrigens, mein Schreibtisch ist so leer. Kaufen Sie sich einen Fotoapparat. Sie wissen ja jetzt, wie man es macht. Ich öffnete das Fenster und dann gingen wir. Auf der Straße war es frostig und windstill. Unsere Schritte hallten von den Häuserwänden. So spät bin ich lange nicht mehr nach Hause gekommen. Wirklich nicht? Wird Ärger geben. Oh, das geht vorbei. Hoffentlich. Evelyn, zwei Dinge wünsche ich mir von Ihnen. So? Mhm. Dass Sie wiederkommen und dass Sie mal mit einem einsamen Mann Karneval feiern. Irgendwo, wo was los ist. Wollen Sie das nicht lieber allein tun? Ach, wissen Sie, man gerät so leicht in schlechte Hände und dann wird's immer so teuer. Scheint Ihnen schon passiert zu sein. Mhm. Deshalb will ich das in Zukunft vermeiden. Also gut. Ich werde darüber nachdenken. Wir standen an der Haltestelle. Kein Mensch war auf der Straße. Hinter der Brücke tauchten die Lichter des Busses auf. Schade. Evelyn stieg ein und hob kurz die Hand hinter der Scheibe. Ich winkte zurück. Dann wanderte ich nach Hause und legte mich bald hin. Im Zimmer war kein Laut. Die glühenden Augen der Ofenklappe sahen durch das Dunkel zu mir herüber, und in der Winterluft, die inzwischen hereingeströmt war, hing ein zarter Dunst von Rauch, von Rum und Parfum. Ich verschränkte die Arme hinter dem Kopf. Wunderbar ist sie, dachte ich. Seine Freundin war sie nicht. Und seine Mörderin? Nein, nein, nein. Im Krankenhaus hatte sie ihn kennengelernt. Wildbold. Genau wie mich. Er war in sie verliebt. Jetzt war er tot. Lag dort der Anfang einer Spur. Ob Ruschke was wusste? Ich musste ihn fragen. Meine Gedanken verschwammen und verloren die richtige Reihenfolge. Ja, dem Kommissar musste ich es sagen, dachte ich noch. Dann schlief ich ein. Ich ahnte nicht, wie schnell ich ihn wiedersehen sollte. Montags zur Arbeit zu gehen, fällt mir schwer. Ich schaffte es leichter, weil ich Evelyn sehen würde. Sie war frisch wie ein bunt Radieschen. Ich überlegte gerade, was ich ihr Freundliches sagen sollte. Da erschien Ruschke. Moin, die Herrschaften. Moin. Arbeit. Linker Unterschenkel und Kniescheibe. Steimler wartet schon drauf. Ja, ist gut, Ruschke. Übrigens, Herr Doktor, ich hörte gerade, unser hoher Chef ist wieder da. Wenn Sie sich ihm präsentieren wollen, dann sammeln Sie sich. Rufen Sie am besten seine holde Stütze an, die wie es immer, wenn er Zeit hat. Thomson zum Direktor, wie in der Schule. Welche Nummer hat er denn? 333. Ja, nicht zu vergessen. Ja, hier ist Thomson. Guten Morgen, Fährtes von der Mehring. Ich hörte gerade... Ja? So. Ja, gut, gut. Ich werde pünktlich sein. Selbstverständlich. Danke. Mhm. Na, Doktor, was ist? Ich bin notiert, um 3. Um 3? War da nicht irgendwas heute? Keine Ahnung. Und außerdem, der Chef geht vor. Um 3 hat er immer seine schöpferische Pause. Da empfängt er immer Besuche. Und Sie können schon immer anfangen, ihr Gesicht in Ehrfurcht gefalten zu legen, Herr Doktor. Paparuschke. Respekt. Ach, lass es gut sein, Evelinchen. Der Doktor weiß schon, wie ich meine, was? Na klar, Roschke. Ärzte sind auch bloß Menschen. Ne? Und was für welche? Na denn, mach's jetzt mal gut. Ich melde mal wieder. Wir hatten etwa eine Stunde segensreich gewirkt, als Steimle erschien. Ein Assistent der Chirurgie mit ihm und Süßmilch. Sie sahen sich ein paar Aufnahmen vor dem Leuchtschirm an. Herr Thomson, hier ist das Sprunggelenk verdreht. So kann kein Mensch die Bilder beurteilen. Die müssen wiederholt werden. Und ich bitte mir eine anständige Technik aus in Zukunft. Dem Chef durften solche Bilder gar nicht erst unter die Augen kommen. Waren Sie übrigens schon bei ihm? Er ist wieder da. Ich bin für 3 Uhr bestellt. Heute. 3. So. Na gut. Und denken Sie künftig bitte an das, was ich sagte. Jawohl, Herr Oberarzt. Großer Abgang, was? Der blöde Kerl. Fräulein Jakobs. Respekt bitte. Na ja, ist doch wahr. Immer hat er was zu meckern. Den Chef schiebt er immer bloß vor. Tragen wir es mit Würde, Evelyn. Er kriegt nun mal mehr Geld. Na, alles in Butter, Herr Thomson? Ja. Sie haben das schönste Kind des Hauses zur Assistentin. Wissen Sie das? Herr Oberarzt. Ich weiß es. Hoffentlich auch zu schätzen. Auch das, Herr Oberarzt. Bitte ich mir auch aus. Was wollte Steimle? Uns ein paar Aufnahmen um die Ohren hauen. Müssen wiederholt werden. So. Na, ich werde mit ihm reden. Und rufen Sie mich, wenn der Patient zur Wiederholung kommt. Jawohl, Herr Oberarzt. Gut. Ach, übrigens, um 3 haben wir heute Demonstration. Das war es. Was? Ich wusste, heute um 3 war irgendwas. Mir fiel es nur nicht mehr ein. Ja, ich bin um 3 zu Professor Stickern bestellt. Was ausgefressen? Vorstellen? Er möchte die neue Fachkraft kennenlernen. So, na dann kommen Sie, wenn das erledigt ist. Jawohl. Weitermachen. Als ich mich zum Chefrapport aufmachte, war es 3:10. Ich ging den Flur entlang bis zum Paternoster und ließ mich von ihm zum 3. Stock tragen. Auf den Korridoren begegneten mir nur wenige Leute. Es war die Zeit, in der die Patienten schliefen und die Schwestern Kaffee tranken. Meine Gummisohlen quietschten auf dem Linoleum. Der Raum, in dem Professor Stickhans Sekretärin saß, lag vor der Ecke, an der der Korridor zum Verwaltungstrakt hin abknickte. Im Zimmer daneben residierte der Chef. Ich klopfte und trat ein. Fräulein Mehring blickte mich über ihre Schreibmaschine an. Ah, der Herr Dr. Thomson. Und 5 Minuten zu früh. 5 Minuten vor der Zeit ist das... Soldatenpünktlichkeit, ich weiß. Sie sind aber Arzt. Setzen Sie sich, ich melde Sie an. Danke. Herr Professor, Herr Dr. Thomson ist da. Soll er hereinkommen? Danke. Noch ein paar Minuten, bitte. Ich rufe dann. Er ruft Sie. Ich habe es vernommen. Das ist aber eine sehr praktische Einrichtung. Sie können dann ohne zu klopfen eintreten. Sehr freundlich. Ich muss nämlich mal eben ins Archiv. Herr Professor, brauchen Sie mich in den nächsten 10 Minuten? Ich muss kurz ins Archiv. Nein, ich brauche Sie nicht. Danke. Wenn das Telefon klingelt, Herr Dr. Thomson... Ja? Ach was, ich bin ja gleich zurück. Sie ging durch die Tür zum Nebenkorridor. Ich stand auf, betrachtete mir die Sprechanlage, sah aus dem Fenster... setzte mich wieder. Nichts geschah. Ich zog meinen Schlips fest, kontrollierte, ob meine Fingernägel sauber waren und rieb die Schuhkappen an den Hosenbeinen. Dann probierte ich, wie lange ich die Luft anhalten konnte. Ich mache das immer, wenn ich irgendwo warten muss. Früher hatte ich beachtliche Zeiten erzielt. Jetzt ging es nicht mehr so gut, das kam von der Raucherei. Gerade als ich den Rekord zum 3. Mal verbessern wollte, knackte die Sprechanlage. Aber keine Stimme kam, die mich rief. Dann wurde sie wieder ausgeschaltet. Ich wollte mich eben wieder setzen. Das Knacken. Aber sonst nichts. Was sollte ich tun? Reingehen? Er wollte rufen, hat er gesagt. Aber er rief nicht. Vielleicht brauchte er die Mehring. Entschlossen drückte ich den Sprechknopf des Geräts. Herr Professor, Thomson hier. Fräulein Mehring ist noch nicht zurück. Soll ich, Keine Antwort. Dafür ein Geräusch wie ein poltern weh. Rein. Ich musste rein, auch ohne Ruf. Irgendwas stimmte nicht. Vielleicht sah ich Gespenster, egal. Ich öffnete die Tür und sah die Lederpolsterung der zweiten vor mir. Zu klopfen gab's da nichts. Ich drückte die Klinke herunter und schob die Tür langsam auf. Das erste Mal hatte ich den gleichen Anblick leidlich überstanden. Diesmal erschrak ich umso mehr und mein Herz, das von der blödsinnigen Luftanhalterei sowieso noch hastig schlug, fing an zu galoppieren. Der Schreibtisch stand 2 Meter von der Tür entfernt. Professor Stickhahn war vornübergefallen. Ich sah auf seinen weißen Scheitel und auf seinen Rücken. Unter dem linken Schulterblatt saugte sich ein sattes, feuchtes Rot in den weißen Mantel. Aus der Mitte des blutigen Fleckens ragte der silberne Griff eines Skalpells. Wenn man eine Situation zum zweiten Mal erlebt, schaltet man im Allgemeinen schneller. Mit 2 Sätzen war ich an der Tür zum Flur. Nur da konnte der Mörder das Zimmer verlassen haben. Abgeschlossen. Ich jagte zurück durch das Vorzimmer und um die Ecke. Auf dem Flur war kein Mensch. Ich riss an der äußeren Tür des Chefzimmers. Auch zu. Ich lief zurück. Der alte Mann stöhnte, als ich ihn anhob. Sein Körper war warm und seine Hände zuckten. Eben, im Moment musste es passiert sein. Seine linke Hand umkrallte das Sprechgerät. Ich hielt ihn im Sessel aufrecht. Ich wollte ihn nicht liegen lassen und Hilfe holen. Ich wollte bei ihm bleiben. Er begann flach und stoßweise zu husten. Er stieß alle Luft heraus, die in ihm war, aber er atmete nicht wieder ein. Von draußen kamen Schritte. Und im nächsten Augenblick stand die Mehring im Türrahmen. Nein! Oh Gott! Was ist denn? Holen Sie Oberarzt Steinle. Schnell. Er hat einen Herzanfall. Ja. Stickhahn hatte aufgehört zu husten. Seine Haut wurde kühler und die frische Farbe schwand mehr und mehr aus seinem Gesicht. Herz? Kommen Sie. Schnell. Nein. Das ist... Fräulein Mehring, bitte warten Sie draußen und schließen Sie die Tür. Er kam langsam näher, Schritt für Schritt. Seine Augen traten fast aus den Höhlen und seine Stirnadern schwollen an. Mit hastiger Bewegung fühlte er den Puls und sah nach den Pupillen. Dann hing er sein Stethoskop in die Ohren und knöpfte Mantel und Hemd des Professors auf. Seine Finger zitterten dabei. Dann horchte er lange mit mahlendem Unterkiefer. Da war keine Hoffnung mehr. Steimle richtete sich auf. Stumm sahen wir uns über die zusammengesunkene Gestalt hinweg an. Wie ist das möglich? Wie ist das möglich? Wer hat... Ich bin sofort rausgerannt. Es war niemand mehr da. Ein Verrückter. Ein Wahnsinniger. Es ist unbegreiflich. Herr Oberarzt, hier muss sofort die Polizei her. Wenn Sie erlauben, mache ich das. Ja. Ja, machen Sie das. Ich ließ den Toten sacht nach vorn gleiten. Steimle blieb mit ihm allein. Ich ging ins Vorzimmer. Fräulein Mehring sah mich ängstlich an. Wie geht es ihm? Sehr schlecht. Niemand darf rein. Oh Gott. Ich muss telefonieren. Wie kriege ich das Amt? Der weiße Knopf. 2-mal wurde ich weiterverbunden. Dann hatte ich Kommissar Noges. Wo brennt's denn diesmal, Herr Doktor? Herr Kommissar... Eben ist hier dasselbe passiert wie mit, wie in meiner Wohnung. Im Krankenhaus? Ja, und ich bin wieder der ehrliche Finder. Ach. Oh. In einer Viertelstunde bin ich da. Niemand ranlassen. Ist gut. 3. Stock, Zimmer von Professor Stickhahn. Ja, bis gleich. Kommissar? Ja, was ist denn? Was ist denn los? Ist er tot? Sie erfahren es noch rechtzeitig, Fräulein Mehring. Bitte wimmeln Sie jeden ab, der kommt, ja? Bis auf Kommissar Noges. Ich ging zurück ins Chefzimmer. Steimle hatte sich einen Stuhl genommen und saß neben dem Toten. Sein Gesicht war grau und alt. Haben Sie... kommt die Polizei? In einer Viertelstunde. Wir müssen alles lassen, wie es ist. Es ist mir unbegreiflich. Ich setzte mich auf das Ledersofa in die hinterste Ecke des Zimmers. Ich dachte an Wildbold. Genauso hatte er da gesessen, mit dem Skalpell an derselben Stelle. Was war das? Und wer? Und warum? Wer wird jetzt Chef werden? Steimle? Ich sah ihn an. Er saß unbeweglich. Sein Blick war starr. 13 Minuten waren vergangen. Die Tür wurde vorsichtig geöffnet. Der Kommissar trat über die Schwelle. Steimle und ich standen auf. Noges begrüßte erst ihn, dann mich. Er stellte sich dem Schreibtisch gegenüber und betrachtete den Toten. Dann zog er den Blick zu Steimle. Wie lange ist er tot, Herr Doktor? Herr Thompson weiß das besser als ich. Herr Dr. Thompson? Ja, keine halbe Stunde. Er atmete noch, als ich reinkam. Erzählen Sie mal, können wir uns setzen? Wir setzten uns in die Besucherecke und ich erzählte. Noges unterbrach mich nicht. Steimle ergänzte meinen Bericht mit wenigen Worten. Wie viel Zeit verging zwischen dem Abgang von Fräulein Mehring und Ihrem Eintritt in dieses Zimmer, Herr Dr. Thompson? Ja, 6, 8 Minuten, mehr nicht. Und Sie liefen sofort wieder raus? Ja, ich hoffte, ich könnte vielleicht... Diese Tür hier war verschlossen? Es ist eine Doppeltür. Beide waren zu. Ich kam hier nicht raus und von außen nicht rein. Herr Dr. Steimle, haben Sie versucht, durch diese Tür reinzukommen? Nein, ich lief hinter Fräulein Mehring her. Die Tür ist meistens abgeschlossen, wenigstens die innere. Der Chef benutzte sie als einziger. Mitunter nahm er Besucher mit herein von der Station oder... Oder? Ja, ich meine, wenn er jemanden traf auf dem Flur oder er wollte mit einem Kollegen etwas besprechen... Mit Ihnen auch? Ja, sicher. Ja. Es kam selten vor. Noges stand auf. Er schob die Hände in die Hosentaschen und ging langsam auf die Tür zu. Dann zog er die rechte Hand mit seinem Taschentuch aus der Tasche, fasste vorsichtig die Klinke an, drückte sie herunter und zog. Die Tür gab nicht nach. Er ließ los und ging in die Kniebeuge. Sein Auge war dicht vor dem Schlüsselloch. Er kam wieder hoch, nahm eine Nagelfeile aus der Tasche und bohrte vorsichtig in dem Schlüsselloch herum. Der Schlüssel steckt von außen. Das wundert mich. Er steckt sonst immer von dieser Seite. Woher wissen Sie das? Ich habe ihn 100-mal stecken sehen. Wie hätte der Chef auch anders abschließen sollen? Die äußere Tür zum Beispiel. Der Kommissar ging mit kleinen Schritten zur Tür zum Sekretariat. Sein Taschentuch hielt er noch in der Hand. Er verließ das Zimmer, ohne ein Wort zu sagen. Wenig später hörte ich, wie sich im Schloss der Doppeltür der Schlüssel drehte. Die Tür öffnete sich und Noges trat herein. Sein Blick ging zu Steimle, dann zu mir. Er öffnete die Tür weit, drehte sich um und ging wieder in die Kniebeuge. Erst jetzt bemerkte ich, dass der Raum zwischen diesen beiden Türen bedeutend größer war als zwischen denen zum Vorzimmer. Die Mauer war viel dicker, daran lag es. Der Kommissar schnupperte wie ein Fuchs auf der Schwelle herum, seine Hand fuhr über das Holz, kurze Zeit blieb er reglos in der Hocke, dann erhob er sich langsam. Ja, Sie werden erstaunt sein, meine Herren, aber die äußere Tür war offen. Ja, und die Schlüssel? Stecken beide. Der äußere von innen und der innere von außen. Also das verstehe ich nicht. Boah, es gibt ein paar Erklärungen dafür. Zum Beispiel? Zum Beispiel, dass der Mörder noch zwischen den beiden Türen stand, als Dr. Thompson an dieser Tür rüttelte. Aber wie soll er entkommen sein, ohne dass jemand ihn gesehen hat? Dann könnte es nur jemand aus dem Hause sein, der genau Bescheid weiß. Ein Fremder würde sich rettungslos verlaufen. Rettungslos. Wir werden das feststellen, Herr Oberarzt. Hoffentlich. Wenn ich Sie jetzt bitten darf, in Ihrem Zimmer auf mich zu warten, ich komme dann zu Ihnen, wenn wir hier fertig sind. Bitte? Steimler stand mit eckigen Bewegungen auf. Er nickte gemessen, wandte sich zum Schreibtisch, blieb dort stehen, sah auf den Toten, dann ging er schnell hinaus. Das sieht genauso aus wie die Bescherung in Ihrem Zimmer. Dasselbe Messer, dieselbe Stelle. Derselbe Finder. Allerdings. Haben Sie mich im Verdacht? Was würden Sie an meiner Stelle denken? Mich für den Täter halten. Na, sehen Sie. Ja, aber glauben Sie denn, es bringt mir Spaß, hier eine Leiche nach der anderen zu finden? Das glaube ich nicht. Ich bin doch nicht nach Köln gekommen, um die halbe Stadt umzubringen. Davon wären Sie ja auch noch weit entfernt. Also irgendjemand macht mir diese Freude. Heute hätte ich ihn meiner erwischt. Ich möchte bloß wissen, wohin sich der Kerl so schnell verflüchtigen konnte. Er kann doch nur in eines der nächsten Zimmer gelaufen sein. Ich glaube, er war noch näher. Wie denn? Zwischen den Türen? Ja. Als Sie probierten, waren alle beide verschlossen. Als ich probierte, war die äußere nur eingeklinkt. Beide Schlüssel stecken nach dem Zwischenraum zu, sich gegenüber. Es gibt nur zwei Erklärungen dafür. Nummer eins, Sie lügen. Die äußere Tür war nicht abgeschlossen. Und Nummer zwei, der Mörder stand zwischen den Türen, als Sie an den Klinken rüttelten. Platz ist genug. Als Sie wieder im Zimmer waren, schloss er die äußere Tür auf und verschwand. Ja, plausibel. Freuen Sie sich, dass es so ist, sonst blieb Ihr Bett heute Abend leer. Das war schon öfter. Wissen Sie übrigens, dass Wildbold hier im Hause gearbeitet hat? Wildbold? Hier? Letzten Sommer, in der Chirurgie, als Famulus. Woher wissen Sie das? Ich erzählte meiner Assistentin, woher ich meine Wohnung habe. Sie erinnerte sich an den Namen. Das ist alles. Interessant. Haben Sie ihr auch erzählt, dass Wildbold tot ist? Nein. Sonst jemandem? Auch nicht. Sehr schön. Tun Sie es auch in Zukunft nicht. Glauben Sie denn, dass die beiden Fälle zusammenhängen? Ich glaube gar nichts. Wichtig ist nur, was ich weiß. So, das wär's wohl fürs Erste. Sie können dann gehen. Wenn ich Sie brauche, melde ich mich. Schönen Dank. Dr. Thompson? Ja? Hatten Sie schon Besuch in Ihrer Wohnung? Niemanden, der nicht eingeladen war. Gut. Wenn einer ohne Einladung kommen sollte, passen Sie auf. Und halten Sie seine Adresse fest. Wenn ich es dann noch kann. Gern. Die Aufregung am nächsten Tag war beträchtlich. Die Kollegen, denen ich begegnete, beäugten mich, als trüge ich plötzlich eine Beatle-Frisur, und die Schwestern huschten mit scheuem Gruß an mir vorbei. Ich hatte es eilig, Evelyn zu sprechen. Als ich gestern von Noges heruntergekommen war, hatte ich sie nicht mehr gesehen. Ich wollte sie ein bisschen auf ihn vorbereiten. Wer weiß, vielleicht würde er sie auch in die Mangel nehmen. Sie stand am Fenster, als ich eintrat. War es sehr schlimm? Ja, wie meine Vorstellung beim Professor verlaufen ist, wissen Sie wohl schon. Es muss furchtbar gewesen sein. Das war es allerdings, ja. Sind Sie verhört worden? Nein. Meinen Sie denn das? Kann sein, dass es noch kommt. Der Kommissar ist nett. Man merkt es nur nicht gleich. Er heißt Noges und sieht aus wie Winnetou, wenn Sie wissen, wer das ist. Ich weiß es. Wundern Sie sich nicht, wenn er Sie nach Wildbold fragt. Nach Wildbold? Wieso denn? Ich habe ihm erzählt, beiläufig, dass wir beide über ihn gesprochen haben, und zwar hier im Institut. Ich nannte den Namen und Sie erinnerten sich daran. Sonst nichts. Weder Sie noch Ihr Bild waren je in meiner Wohnung. Verstehen Sie? Ja, schon. Verstehen Sie. Aber was hat denn Wildbold mit der Geschichte zu tun? Na, Lügen ist eine miese Sache. Ich war froh, als Ruschke hereinkam und mich fürs Erste eine Antwort enthob. Sag, Evelinchen. Ah, Papa Ruschke. Na, Doktor, alles einigermaßen gut überstanden? Ja, es geht. Schon was drin in der Zeitung? Nee, noch nicht. Heute Abend kommt es erst. Ich zittere schon vor Begierde. Ach so, wie hat Ihnen der Indianerhäuptling nur gefallen? Er hat mich nicht mitgenommen. Insofern gut. Hat er Sie auch ausgequetscht? Ja, hat er. Und wie? Fast alle von der Chirurgie. Konnte ihm leider mit nichts dienen. Aber es sind ein paar ganz interessante Dinge rausgekommen. Ja? Ja, bloß, wissen Sie, ich habe jetzt keine Zeit, ich muss wieder runter. Ich wollte mir bloß nach Ihrem Befinden erkundigen. Reden wir doch heute Abend weiter. Wie wär's denn? Kommen Sie doch mal zu mir. Zu Ihnen? Ich weiß nicht recht, Herr Doktor. Bier ist im Hause, Roschke. Oh, den Tilg natürlich gerne. Also gut abgemacht. Rufen Sie mir auf Station 2 an, wenn Sie hier fertig sind. Bis dann. Wir kamen am Vormittag nicht mehr dazu, über den Fall Stickhahn zu sprechen. Und auch der Nachmittag ging mit Alltagsarbeit hin. Es war 5:30, als Roschke und ich das Haus verließen. Frischer Schnee war gefallen. Er knirschte unter unseren Schuhen und glitzerte unter den Laternen. Unterwegs kaufte Roschke an einem Kiosk das Abendblatt. Die Schlagzeile lief blutig darüber hin. Mord im Krankenhaus. Eine Leiche auf der ersten Seite ist immer gut. Hebt der Uflauer um Tausende. Das Wichtige hier steht weiter hinten. Er steckte die Zeitung ein und sprach nicht mehr, bis wir meinen Keller betreten hatten. Hier wohnen Sie. Ja. Wundert Sie das? Vornehme Gegend. Wie sind Sie denn in die niedliche Katakombe geraten? Och, reiner Zufall. Kostete nicht mal Vermittlungsgebühr. Da hast du aber Schwein gehabt. kleinen Rum zum Bier? Gerne, gerne. Sturmfreier Laden, wa? War noch niemand da zum Stürmen. Das finden Sie noch, Doktor. Die Gemälde da an der Wand lassen das Beste hoffen. Das ist alles Ersatz. Und wenn er nachts nicht schlafen kann, dann guckt er sich die Bilder an. Bitte sehr. Verbindlichen. Prost. Zum Wohle. Na, was steht denn nun in Ihrem Skandalblatt? Mal reinholen. Ruschke schlurfte hinaus und holte die Zeitung. Als er den Bericht vorlas, versuchte er Hochdeutsch zu sprechen. Es war sehr komisch. Die Sache war dramatisch aufgemacht, brachte aber nichts Neues. Viel hatte Noges nicht verraten. Auch mein Name war nicht genannt. Das wird uns einen Haufen Kunden kosten. Die ganze Stadt hat Stickern gekannt. Guten Nacht, Johanna. Und denn die Sache mit dem Skalpell. Ach, Sie meinen die Mordwaffe? Dieselbe, ja. Was ist denn damit? Stammt aus unserer Bestände. Die heilige Rudolfia aus dem OP hat's mir anvertraut. Tja, das habe ich mir fast gedacht. Und noch was. Was denn noch? Es fehlen noch 2 Messer von gleichem Kaliber. Sie hörten Das vierte Skalpell, ein stereophones Kriminalhörspiel in 4 Folgen. Nach dem Roman gleichen Titels von Hans Gruhl, für den Funk bearbeitet von Hans-Georg Berthold. Die Rollen und ihre Darsteller waren Dr. Johannes Thomsen, Martin Hirte, Evelyn Jacobs, Röntgenassistentin, Elisabeth Hitzenberger, Ruschke, Krankenpfleger, Reinhold Berndt, Oberarzt Dr. Lund, Paul Wagner. Oberarzt Dr. Steimle, Gerd Hauke. Fräulein Mehring, Sigrid Pein. Professor Stickhahn, Wilhelm Althaus. Norges, Kriminalkommissar, Arnold Marquis. Schnitt Lieselotte Engstner, Ton Günther Genz. Musik Wolfgang Wölfer, Assistenz Friedhelm von Peterson. Regie Kurt Götz Pflug. Sie hörten eine Produktion des Senders Freies Berlin mit dem Westdeutschen Rundfunk.

Zwei tote Ärzte, ein toter Student. Ermordet. Alle drei. Erstochen mit einem Skalpell. Warum? Wer tut so etwas? Ein Wahnsinniger? Kaum. Drei Skalpelle, drei Morde. Klarer Vorsatz, klare Ausführung. Da war mehr dahinter als Wahnsinn. Aber was? Ich musste mir etwas einfallen lassen, wenn ich nicht, nun ja, in Schwierigkeiten kommen wollte. Immerhin, alle drei waren in meiner unmittelbaren Nähe gestorben. Ich hatte sie gefunden, als Erster. Und dass ich noch nicht im Untersuchungsgefängnis saß, verdankte ich wohl nur Kommissar Noges, der die Untersuchung führte. Eine seltsame Sympathie verband uns miteinander. Grund genug für mich, ihm zu helfen. Aber wie? Nur so viel war mir klar geworden, es musste eine Verbindung geben zwischen den drei Toten. Aber was konnte einen Chefarzt mit seinem Oberarzt und beide wieder mit einem Studenten der Medizin verbinden, so innig, dass sie alle drei auf gleiche Weise und vom gleichen Täter... War es der gleiche Täter? Zumindest musste ich wohl davon ausgehen. Also, welche Verbindung? Sie hatten zusammen gearbeitet, als sie noch lebten. Der Student nur als Famulus, während seiner Ferien aber im gleichen Krankenhaus. Dort musste man wohl ansetzen. Nirgendwo wird enger zusammengearbeitet als am Operationstisch. Vielleicht lag da der Anfang einer Spur. Ich fand die drei Namen in Operationsprotokollen im Archiv. Professor Stickhahn, Oberarzt Dr. Steimle, Kandidat der Medizin Wildbold. Dreimal hatten sie zusammen am Tisch gestanden. Einmal mit tödlichem Ausgang für den Patienten. Ein Kind. Renate Weber, geboren am 14.11.1954 in München. Diagnose Bronchiektasie. Die Chirurgen hatten alles versucht, vergeblich. Manche Herzen nehmen sich die Freiheit, stehen zu bleiben, ohne den Arzt zu fragen. Mich störte nur ein fremder Name im Ärzteteam. Bonnet. Dr. Bonnet. Wer war das? Warum hatte er mitgearbeitet, ausgerechnet bei diesem Fall? Ich musste Ruschke fragen, Oberpfleger Ruschke, das Original. Er war lange genug in diesem Krankenhaus. Er wusste alles, kannte jeden. Er würde mir helfen. Am nächsten Morgen herrschte Flaute. Es waren mehr Polizisten im Krankenhaus als Patienten. Evelyn und ich dösten aus dem Fenster. Na, heute ist aber auch gar nichts los. Wer geht schon gerne in ein Krankenhaus, in dem die Ärzte sich gegenseitig umbringen? Meinst du das? Ein Arzt? So klar. Wahrscheinlich ein Chirurg. Ein Laie setzt das Messer nicht so bildschön dreimal auf die gleiche Stelle. Das lange Studium muss sich schließlich auszahlen. Aber das wäre ja... Wer denn bloß? Na, wenn ich das wüsste. Ach, wenn der ganze Spuk bloß bald vorbei wäre. Ich möchte mal wieder so richtig lachen können. Wie war das denn mit dem Karneval? Du wolltest doch mit mir... Jetzt? Nach alledem? Na klar, wann sonst? In 8 Tagen ist Aschermittwoch. Bleibt doch nur noch ein Wochenende. Das kann man doch nicht machen. Keiner von den dreien wird wieder lebendig, wenn wir zu Hause sitzen, brav und traurig. Wir sind doch nicht mit ihnen verwandt. Und Hoftrauer? Nein, das war noch nie mein Fall. Du hast doch selber gesagt, du möchtest mal wieder lachen können. Meinst du wirklich? Ich meine, wir müssten doch mal auf andere Gedanken kommen. Morde, immerzu Morde. Schließlich bin ich nach Köln gekommen, um Karneval zu feiern. Ich denke, um zu arbeiten. Ja, das auch. Ja, aber nur, um den Karneval finanzieren zu können. Am Sonnabend, da wäre was. Und was wäre das? Ich könnte... Du musst das anziehen, was ich dir bringe. Versprichst du mir das? Ich weiß nicht, du... Sonst gehe ich nicht mit. Was ist das denn? Am Freitagabend bringe ich es dir. Und wo willst du mich hinschleppen? Das verrate ich nicht. Du, das wird fein. Sollen wir nicht doch lieber, ich meine, sollten wir doch nicht lieber trauern? Na, du machst mir Spaß. Erst beschwatzt du mich und jetzt kommt nicht in Frage. Was ziehst du denn an? Das wirst du schon rechtzeitig sehen. Aber es passt zu dir. Wir werden bestimmt ein schönes Paar. Punkt 12 löffelte ich lustlos meine Erbsensuppe im Casino. Ich hoffte, Ruschke zu treffen. Als ich ihn kommen sah, winkte ich und er setzte sich an meinen Tisch. Der duftet heute so nach Eintopfsonntag. Hören Sie, Meister Ruschke, ich muss Sie etwas fragen. Da bin ich aber gespannt. Haben Sie einen Dr. Bonnet gekannt? Habe ich, verehrtester. War eine Leuchte der Wissenschaft. Unheimlich beschlagen. Dozent oder sowas. Ja, und was tat er hier? Er war ausgeliehen. Hat hier ein bisschen mitgemimt als Gast, um sich da wieder verzogen. Mann, ich meine, wann war er hier? Vorigen Sommer so, August bis Oktober. Mhm. Und woher kam er? Ich glaube aus Freiburg. Aus Freiburg? Ja. Freiburg im Breisgau. So ist es. Ja, ja. Laringer, der jetzt hier den Chef darstellt, der war zu der Zeit dort. Jümmelasche nennt man das auf gut Deutsch. Ja. Sagen Sie, den Bonnet, hat den hier irgendjemand gekannt, bevor er herkam? Warten Sie mal, da muss ich erst in meine Gedächtnishalle kramen. Ich wüsste nicht. War ein unbeschriebenes Blatt, soweit ich mich erinnere. Haben Sie was Besonderes im Sinn mit dem Bonnet? Kennen Sie den? Die Länge eines halben Glases Bier überlegte ich, ob ich ihm von meiner Idee erzählen sollte. Warum nicht? Ruschke eher als allen anderen. Aber nicht alles, vorsichtshalber. Schließlich wollte ich mich ja nicht blamieren. Und außerdem wusste er ja nicht, dass Wildbold tot war. Worüber grübeln Sie denn so tief? Tja, das ist so. Ich habe mich gefragt, welcher Zusammenhang zwischen den Ermordeten bestehen könnte, Stickhahn und Steimle. Irgendeinen muss es geben. Wenn der Mörder keinen Dachschaden hat, das sieht doch nicht so aus, als ob er einen hätte. Glaube ich auch nicht. Wissen Sie, ich habe da so eine Idee. Sie machen mich aber neugierig. Es könnte doch sein, dass irgendjemand Grund hatte, Stickhahn und Steimle zu hassen, dass einer sich vielleicht, ja, gerecht hat an ihn. Gerecht? Ja. Nicht schlecht. Bloß wofür denn gerecht? Ja, vielleicht. Aber behalten Sie es noch für sich, ja. Aber Ehrensache. Vielleicht ist bei irgendeinem was schiefgegangen. Vielleicht haben Stickhahn und Steimle jemanden zu Tode operiert. Was weiß ich. Und der Sohn oder der Mann oder der Vater. Der kommt jetzt und. Keine schlechte Idee, Doktor. Wirklich, ich staune. Ich habe gestern ein paar solcher Versager herausgesucht. Eins war ein Kind, das tot auf dem Tisch blieb. Und da war dieser Bonnet dabei. Bonnet? Und nun wollen Sie wissen, wer das ist? Ja. Ich muss schon sagen, Doktor, an Ihnen ist ein Sherlock Holmes verloren gegangen. Wenn Sie mal hier keine Lust mehr haben, dann lassen Sie sich beim Kommissar als Kundschafter anstellen. Ja, zumindest werde ich ihn auf diese Fährte scheuchen. Warum machen Sie das eigentlich? Tja, warum, Mann? Weil er mich frei rumlaufen lässt. In beiden Fällen war ich nämlich nahe genug, um einen Mörder abzuwehren, wissen Sie? Ich könnte es ihm nicht übel nehmen, wenn er mich einsperrte. Er tut es nicht. Und dafür helfe ich ihm ein bisschen nachdenken. Weiß er denn das zu schätzen? Er muss sich die Familien der Leute ansehen, denen hier auf der Chirurgie etwas passiert ist. Ja. Vielleicht kommt dabei etwas heraus. Möglich ist alles. Kurz danach verließen wir das Casino. Ich fuhr mit Ruschke hoch zum Operationssaal. Hat denn nichts zu Evelinchen? Ich will noch ein bisschen im Archivstaub graben. Na denn, viel Erfolg. Ich öffnete die Tür zu meiner Schatzkammer und sah, dass ich diesmal nicht allein war. Der korrekte Süßmilch saß darin und hob mir seine schiefen Augen entgegen. Nanu, Herr Thompson? Sie? Ja, ich. Mahlzeit, Herr Kollege. Mahlzeit. Er saß genau dort, wo ich gestern gesessen hatte, und seine Finger umspannten ein Päckchen Karteikarten. Ich ging zu meinem Fach und zog meinen Kasten heraus. Den Juli und den November musste ich noch durchsehen. Mit dem ersten Blick sah ich die Lücke im Kartenblock. Süßmilch hatte den November 1964 beim Wickel. Ich griff den Juli, setzte mich und fing an zu blättern, die Karten auf den Knien. Ich wusste schnell, was ich wissen wollte. Wildbold stand nicht in den Operationsprotokollen des Juli. Mit einem Auge schielte ich zur Süßmilch. Er war noch nicht fertig mit seinem Stoß, also blätterte ich auch weiter in meinem Stapel. Zwischendurch öffnete sich die Tür und Ruschke sah herein. Er fixierte Süßmilch und nickte mir zu. Ich zwinkerte zurück. Wenig später war Süßmilch fertig. Er erhob sich und verstaute die Karten im Kasten. Dann drehte er sich zu mir herum. Ach, Sie haben den Juli, Herr Kollege. Ja. Brauchen Sie ihn? Nicht so eilig. Machen Sie nur erst fertig. Oh, bitte, bitte. Ich bin schon durch. Nehmen Sie nur. Danke. Ist eigentlich schon ein neuer Chef in Aussicht? Ja, ich hörte so etwas. Ein Herr aus Freiburg. Bonnet? Ja. Kennen Sie ihn? Nein. Ich hörte nur, dass er schon mal hier gewesen ist. Ja, kurz. Als Gast. Im vergangenen Sommer. Ich trat zum Regal und fingerte im Kasten herum, um dadurch mein mangelndes Interesse an Bonnet zu bekunden. Während ich den November durchsah, dachte ich krampfhaft nach. Was bedeutete es, dass Bonnet wiederkam? Auch Wildbold stammte aus Freiburg. Drei Flaschen Rum hätte ich gegeben, um zu erfahren, wonach Süßmilch suchte. So, fertig. Sie haben dieselben Monate durchgesehen wie ich. Nun fehlt nur noch, dass Sie auch auf der Jagd nach Gallen sind. Das bin ich, in der Tat. Ach, das ist... Wundert Sie das? Ja, das ist doch merkwürdig. Wollen Sie die Wissenschaft bereichern? Nein. Nein, ich will nur mal die Fälle zusammenstellen, die wir in den letzten Jahren operiert haben. Ach so, ja. Und Sie? Ach, ich wollte mich nur so im Allgemeinen informieren. Wissen Sie, wenn man so neu ist, dann... So, ja... Na, dann gute Unterhaltung weiterhin. Auf Wiedersehen, Herr Kollege. Ich hatte gelogen. Warum sollte er nicht auch lügen? Meinetwegen. Ich wollte mich nicht aufhalten lassen. Mein nächster Weg führte zu Fräulein Mehring. Sie erwiderte meinen Gruß mit einem wehleidigen Lächeln. Ach, Herr Dr. Thompson, bringen Sie bloß nicht wieder Unheil. Ich bin unschuldig. Sogar die Polizei glaubt das. Die Polizei. Den ganzen Tag steht auf dem Flur einer herum, aber den Mörder, den... Den Mörder, den haben Sie noch nicht, das weiß ich. Und wenn Sie ihn nicht bald finden, kündige ich. Immer neben diesem unheimlichen Zimmer. Von früh bis abends. Und immer denkt man, der Professor, er war ein so guter Mensch. Ich kann es immer noch nicht fassen. Ich glaube es Ihnen, liebes Fräulein Mehring, ich glaube es Ihnen. Darf ich Sie trotzdem etwas fragen? Ja, fragen Sie nur. Wie ist es, kann ich ein paar Krankengeschichten durchsehen? Von wann? Warten Sie, ich habe die Nummern hier. Zeigen Sie her. Bitte. Warten Sie einen Augenblick. Das habe ich in der Ablagekammer. Sie stand auf, nahm einen Schlüssel aus der Schreibtischschublade und ging hinaus. Ich steckte die Hände in die Hosentaschen und schob die Füße von mir. Genauso hatte ich hier gesessen, als der Professor... Der Bericht Renate Weber fehlt. Hier sind die anderen. Augenblick, ich schaue noch mal in meine Kladde, ob ich ihn ausgeliehen habe. Tja. Wer könnte denn... Auch nicht ausgeliehen. Aber drüben ist er nicht. Ich habe die ganze Ablage durchgewühlt. Renate Weber. Das tote Kind. Und ausgerechnet dieser Bericht fehlte. Ob sich... noch jemand dafür interessierte? Komisch. Hat denn niemand Berichte ausgeliehen in den letzten Tagen? Ich meine, den man mal fragen könnte, ob er diesen Bericht vielleicht mitgenommen hat, aus Versehen oder so. Warten Sie mal. Vorgestern war Dr. Süßmilch hier. Ah. Ja, das ist die letzte Eintragung. Er hat auch ein paar Blätter mitgenommen. Aber Renate Weber? Nein, ich hätte es doch notiert. Aha. Und sonst niemand, ne? Davor nur Oberarzt Steimle. Und den kann ich nicht mehr fragen. Noch jemand? Niemand. Dann kommen schon die vom letzten Jahr. Ist merkwürdig, nicht? Also mich brauchen Sie ja nicht einzutragen. Ich sehe die Sachen gleich hier durch. Es kann doch aber niemand an die Ablage ran. Der Schlüssel ist immer hier im Schreibtisch. Ich verstehe das nicht. Ich las nur die Zusammenfassungen der Berichte. Der Mann mit den Magengeschwüren, die Frau mit dem Kropf. Nichts von Tod und Sektion. Das tote Kind fehlte. Ich gab die Blätter zurück, murmelte etwas von Süßmilchfragen, bedankte mich und ging. Ich musste erst Ordnung in das Gewirr bringen. Das tote Kind? Oder dieser Bonnet aus Freiburg? Oder beide zusammen? Ich würde mit Nogis sprechen müssen. Am nächsten Morgen strahlte Evelyn mich an. Also, es hat geklappt. Wir gehen am Sonnabend. Aber dein Kostüm, das kriege ich erst morgen. So, so. Wann bist du abends zu Hause? Immer denkst du nur an dein Vergnügen. Dein Ziel ist Lustgewinn. Ich habe die ganze Nacht mit mir gerungen, ob ich deiner leichtfertigen Einladung folgen soll. Also, da hört sich doch alles auf. Ruschkes Eintritt unterbrach ihre Darbietung. Na, schiefer aussehen. Aber nein. Sie wollte mir bloß einen holländischen Holzschuhtanz zeigen. Ah, na, dann machen wir weiter, Mädchen. Ich brauche nämlich was zum Aufmöbeln. Nachtdienst gehabt? Ja, und wie? Zwei dicke Unfälle mit einem Haufen Knochensalat. Besoffen natürlich, die Brüder. 2 Stunden lang geschlafen. Ich sage euch, mir langt das bald. Ja, ja, so bringen sich die Leute gegenseitig um, was? Auch ohne Skalpell. Ja, so ist es. Gibt es eigentlich was Neues von unserem Mörder? Nichts, nein. Wie vom Erdboden verschluckt. Und bis der nächste ein Messer am Kreuz hat. Ich sehe schon die Schlagzeile. Weil... Papa Ruschke. Naja, was denn? Da lungen die Polizisten im ganzen Haus rum und was ist nicht? Ich würde mir ja nicht Sie wundern, Sie werden wenn... ihn schon kriegen. Na, ich weiß nicht. Aber nun muss der Olle Ruschke wieder tätig werden. Nun macht es mal gut. Der war ja heute so grantig. Schlecht geschlafen und zu wenig. Also, wann darf ich dem Herrn sein Kostüm bringen? Komm morgen um 7. Da bin ich zu Hause, hm? Ich werde dich mit harten Getränken weich machen. Das könnte dir so passen. Der Tag verging ohne besondere Ereignisse. Ich drückte mich rechtzeitig und telefonierte mit Nogis. Er schlug eine Kneipe am Dom vor. Mir war es recht. Bei Bier redete es sich besser. Als es 6:30 war, hockte ich dort und wartete. Er kam 7, setzte sich und fing sofort an zu rauchen. Sie haben den Mörder entlarvt? Fast, ja. Sie steigen auch nie in Nichtrauch ein, was? Entschuldigung, niemals. Sie müssten das doch eigentlich wissen. Ist das Rauchen nun gefährlich oder nicht? Die Gelehrten streiten sich darum. Einige behaupten es. Wahrscheinlich die Nichtraucher unter Ihnen. Ja, wahrscheinlich. Und einige bestreiten es. Ja, die Raucher. Genauso. Aber rauchen Sie ruhig weiter. Ihre Quantitäten hält die beste Krankheit nicht aus. Ja, also was ist... Am Telefon haben Sie mich neugierig gemacht. Tja, vielleicht halten Sie mich für einen Idioten, der seine Nase in Sachen hält, die ihn nichts angehen. Lassen Sie erst hören. Ich erzählte Ihnen das, was ich auch Ruschke erzählt hatte, aber ausführlicher. Ich erwähnte Bonnet, Freiburg, Süßmilch, das tote Kind und die verschwundene Krankengeschichte. Ich spann meinen Faden kreuz und quer, bis Anfang und Ende nicht mehr zu finden waren. Nogis rauchte und schwieg. Als ich fertig war, blickte er auf. Nicht schlecht. Rache ist ein klassisches Motiv, auch wenn heute die Habsucht dominiert. Man grübelt und kommt nicht dahinter, warum die 3 umgebracht worden sind. 2 Ärzte und 1 Student. Ihre Theorie wäre eine Erklärung, vielleicht. Haben Sie die Namen der Patienten da? Ja. Hier. Renate Weber. Die beiden anderen leben? Also jedenfalls lebten sie noch, als sie entlassen wurden. Könnte höchstens sein, dass einer hinterher gestorben ist. Gut, wir werden das herausfinden. Was Freiburg betrifft, über Wildbold wissen wir Bescheid. Ach ja? Ich war bei seinen Eltern. Ehrsame Leute, einziger Sohn, der es mal besser haben sollte und so. Muss nicht einfach für sie gewesen sein, ihn studieren zu lassen. Außer ihrem Kummer habe ich dort nichts gefunden. Keinen Feind, kein verlassenes Mädchen. Wenn dieser Bonnet die beiden anderen erstochen hat, um Chef zu werden, schön. Aber warum ihn? Wer hat was gegen einen Studenten, der nichts besitzt? Ich wüsste noch etwas anderes. Na? Wenn Steimle Wildbold ermordet hat und irgendjemand ihn rächen wollte. Warum sollte Steimle den Studenten ermorden? Wegen Evelyn, meiner Assistentin. Sie waren beide hinter ihr her. So wie Sie? Ja, so wie ich. Ja, ich meine, sie hat mir erzählt, wie Wildbold sich bemühte. Er hatte ja auch ihr Bild. Meinen Sie das? Ja, wo haben Sie es her? Jeder trägt gern das Bild eines netten Mädchens in der Tasche. Das hier besitze ich leider nur dienstlich, weil ein toter Mann dahinter saß. Ich suchte das Original und am Tag von Stickhans Tod fand ich es. Ja, und? Wir haben uns nett unterhalten. Sehr zartfühlend. Sie haben sie verhört. Wir haben uns unterhalten. Sie hat mir versprochen, niemandem von unserem Gespräch zu erzählen. Ich glaube, sie hat es auch nicht getan. Tja, dann wusste sie also, dass das Wildbold tot ist. Das nicht. Ich habe ihr nur gesagt, dass wir ein paar Auskünfte über den Mann brauchten. Sie hat ihr Versprechen besser gehalten als ich. Sie haben mir erzählt, dass er tot ist? Ja. Gestatten Sie, dass ich mich schäme. Bitte. Aber nicht so ausführlich. Am Abend, als es Steimler erwischte. Sie dachte, Wildbold wäre zurückgekommen und hätte die beiden... Also nun ja... Er hätte sie umgelegt, weil... Sie haben ihn immer mies behandelt. Er hatte Komplexe. Und? Ich wollte nicht, dass sie sich vor einem Toten fürchtet. Na schön. Und davon halten Sie nichts? Steimle bringt Wildbold um. Aus Eifersucht oder aus irgendeinem anderen Grund. Bonnet und Wildbold waren Freunde. Bonnet kommt aus Freiburg und legt dafür die beiden um, den Chef und seinen Oberarzt. Ja, hat doch hier gearbeitet und wusste im ganzen Haus Bescheid. Bisschen zu kompliziert. Zwei Mörder nebeneinander. Naja, das ist so selten wie ein ehrlicher Taschendieb. Aber wir werden uns Herrn Bonnet trotzdem näher betrachten. Ja, es heißt, er soll bei uns Chef werden. Es heißt? Süßmilch, sagte er es mir, auf Befragen. Nicht schlecht, dann haben wir ihn ja in der Nähe. So, nun wird es Zeit für mich. Haben Sie Dank für Ihre Mitarbeit. Ich werde Ihre Ideen überdenken. Es ist höchste Zeit, dass was geschieht. Mein Prinzipal wird immer saurer. Und die Zeitungen geben mir den Rest. Ach, haben die Zeitungen eigentlich von Wildbold was gebracht seinerzeit? Ich habe das gar nicht verfolgt. Ja, wenn auch mit weniger Zeilen, als Sie jetzt aufwenden. Es war ja nur ein Student. Jedenfalls halten Sie Ihre Augen auf. Der Mörder läuft noch frei rum. Er hat drei Menschen umgebracht. Er wird nicht eine Sekunde zögern, wenn er Gefahr für sich wittert. Rufen Sie mich sofort an, wenn Ihnen etwas aufstößt. Vor der Kneipe verabschiedeten wir uns. Ich hatte es nicht weit und ging zu Fuß. Als ich in meinem Hausflur stand und die Treppenbeleuchtung auflammte, sah ich eine nasse Fußspur, die sich die Treppe hinunter, durch den Kellergang, zu meiner Wohnungstür zog. Jemand hatte mich besuchen wollen. Die Abdrücke bildeten vor der Tür ein feuchtes, schmutziges Muster. Jemand hatte geklingelt und gewartet. Dann war er wieder gegangen. Der nächste Abend verlief heiterer. Ich polierte meinen Keller, so gut es ging, und entfachte ein kräftiges Feuer im Ofen. Für Evelyns Bild hatte ich einen Stehrahmen besorgt und es auf den Schreibtisch gestellt, dorthin, wo es schon einmal gestanden hatte. Ich war gespannt auf ihr Gesicht. Ich legte die Beine hoch und dachte an den vergeblichen Besucher von gestern. Wer war das gewesen? Ob er noch einmal käme? Auf Stichwort, sozusagen. Evelyn! Ja, wer sonst? Trotzdem, mein Herz klopfte unter dem Kragen, als ich die Tür öffnete. Da bin ich. Sie trug unter jedem Arm ein Paket, ein rundes und ein längliches. Sie schob mich beiseite und schleuderte die Pakete auf meine Couch. So, jetzt geht's los, du wirst staunen. Mhm, du auch. Ich? Ja, du. Wieso, ich verstehe nicht. Sie drehte sich um und sah das Bild. Das Lächeln verschwand aus ihrem Gesicht. Wie kommt das Bild hierher? Ein armer, geplagter Kommissar hat es mir geschenkt. Er trug es bei sich zur Erinnerung an ein Mädchen, mit dem er sich gut unterhalten hat. Jetzt steht es am alten Platz. Wann hat er es dir erzählt? Gestern. Bist du mir jetzt böse? Sieh mal, ich kannte dich doch noch nicht so wie heute und er hatte mich gebeten, niemandem... Darf das Bild bleiben, wo es ist? Ja. Ich zog ihr den Mantel von den Schultern und ging, ihn aufzuhängen. Als ich zurückkam, zog sie den Bindfaden von dem runden Paket. Gleich darauf wurde mir eröffnet, welches Kostüm ich morgen zu tragen hätte. Als erstes erschien ein eiserner Kürass à la Götz von Berlichingen. Er bestand aus zwei schalenartigen Teilen, die durch Lederriemen zusammengehalten wurden, mit Schnallen an einer Seite. Ich habe ihn mit Sidol geputzt. Schau, wie er glänzt. Na, fabelhaft. Das hat Arbeit gemacht und du lachst. Sie zog zwei eiserne Schienbeinschützer hervor, dann folgte ein Trichter mit einem Staubwedel an der Spitze. Er war mit Emaille überzogen und hatte einen Henkel und einen Bindfaden als Kinnriemen. Wie findest du das? Na, hübsch. Was ist es denn? Und dein Helm, was sonst? Na, entzückend. Pass auf, es geht weiter. Das Metall war jetzt zu Ende. Es folgte eine kurze, himmelblaue Leinenhose mit einem Gummizug oben und Brüsseler Spitzen unten. Dazu ein paar gestrickte Bettschuhe von der gleichen Farbe. Süß, nicht? Ja, sehr süß, du. Ich glaube nicht, dass ich dieses Zeug hier... Doch, das glaube ich. Denkst du denn, du kannst dort mit einem Ringelhemd hingehen? Auf einem Ritterball musst du auch wie ein Ritter aussehen. Entschuldige, ich habe die Ritter anders in Erinnerung. Das hier sieht mehr nach Fußvolk aus. Und diese Zwangsjacke wird mir alle Rippen brechen. Das werden wir gleich sehen. Los, zieh die Jacke aus. Jawohl. Hier, die Arme rein. Oh, verdammt nochmal. Was ist denn? Du hast mir die Haut eingeklemmt. Stell dich doch nicht so an. Arme hoch. Ja, hier. Na, wie ist es? Also ich komme mir vor wie eine eiserne Lunge. Außerdem... Drückt's unter den Achseln. Daran gewöhnst du dich. Ich finde dich zauberhaft. Das macht mich glücklich. Passt wunderbar, das wollte ich nur wissen. Die anderen Sachen sind in Ordnung. Du musst nur ein paar dicke Kniestrümpfe anziehen wegen der Beinschienen. Und die Bettschuhe haben auch keine Sohlen. Oh, das ist aber nett, dass du mir das sagst. Da weiß ich, wie die Splitter in meine Fußsohlen kommen. So, ziehst du mir das Ding eigentlich wieder aus oder muss ich damit ins Bett gehen? Komm her und zieh nicht so ein Gesicht. Karneval ist eine heitere Angelegenheit. Au. So. Sag mal, als was kommst du denn? Wird nicht verraten. Also ich möchte mit dir auch anprobieren. Ich weiß, aber daraus wird nichts. Morgen Abend kannst du mich bewundern. Wann fängst du denn an? Um 8. Halb 8 müssen wir hier weg. Willst du mich denn abholen? Ja, ich muss dir doch beim Anziehen helfen. Na schön. Dann können wir erst noch einen trinken. Nichts ist scheußlicher als ein stocknüchterner Ritter. Was ist denn? Still mal, hörst du nichts? Nein. Mir war so, als wäre jemand draußen an der Tür. Ach, Unsinn. Wir sollten jetzt... Sei doch mal still. Du hörst Gespenster. Ich hätte schwören können, dass da jemand... Der kann ja klingeln. Vielleicht war es auch jemand aus dem Haus hier, im Keller. Komisch. Na ja, komm, nur lass gut sein. Komm, trink deine Coca mit Zitrone. Wie war das denn mit Wildbold hier? Wie hast du ihn... Jetzt fang doch nicht schon wieder mit der blöden Geschichte an. Ich will es wissen. Also gut, er saß dort im Stuhl vor dem Schreibtisch. Das Messer hatte er an der gleichen Stelle wie die beiden anderen. Kein Kampf, keine Unordnung, nichts. Es muss ein guter Bekannter von ihm gewesen sein. Dass du hier wohnen kannst? Diese Wände, diese Möbel, die haben es mit angesehen. Und ich habe ihn für den Mörder gehalten, als der Professor tot war und der Kommissar mich nach Wildbold fragte. Wie kam er denn überhaupt auf dich? Er traf mich auf dem Gang, als ich unterwegs zur Station 2 war. Erst starrte er mich an und dann nahm er mich mit. Er dachte wohl... Dein Bild war schuld. Du weißt, wie es hierher kam. Immer diese Mordgeschichte. Also ich wollte, sie wäre zu Ende. Ich auch. Sie ging. Ich brachte sie zum Bus, wie schon einmal. Nur diesmal bekam ich einen Kuss. Schön. Dann winkte sie wieder hinter der Scheibe, bis der Bus verschwand. Ich ging zurück und freute mich. Irgendein Narr hatte inzwischen die Haustür abgeschlossen. Ich fummelte lange mit den Schlüsseln herum, und als ich zur Kellertreppe kam, sah ich nach unten, um nicht daneben zu treten. Im nächsten Augenblick wusste ich, dass Evelyn recht gehabt hatte. Wir waren mit trockenen Schuhen aus der Wohnung gekommen. Evelyns Spur, die sie bei ihrer Ankunft hinterlassen hatte, musste längst getrocknet sein. Aber es führten Schritte nach unten. Große, nasse Abdrücke. Stufe um Stufe. Den Gang entlang, bis vor meine Tür. Vor der Schwelle standen schwarze Pfützen. Wie gestern. Der Besucher war wieder da gewesen. Aber er hatte nicht geklingelt. Am nächsten Morgen erzählte ich Evelyn nichts von dieser Entdeckung, von dem Besuch, den sie gehört, aber nicht gesehen hatte. Es würde ihr nur die Freude auf den Abend verderben. Wir hatten Mühe, unser Pensum bis zum Mittag zu schaffen. Viele Leute begingen ihr verlängertes Wochenende damit, sich die Knochen zu brechen, mit Hilfe ihres Autos. Mittags war Schluss. Ich wollte noch schlafen vor der anstrengenden Nacht als Ritter. Wir packten zusammen, als Ruschke noch einmal erschien. Na, Doktor, Feierabend. Verdientermaßen, ja. Heute ist ja schließlich Sonnabend, nicht? Ah, ich weiß. Die Ju und nachmittags pennen und abends schwufen. Na, ich war ja auch mal jung. Wollen Sie nicht mitkommen, Papa Ruschke? Ja. Wir gehen heute groß aus. Sie könnten meine Schleppe tragen. Und Dr. Thompson, den würden Sie nicht wiedererkennen. Nee, Evelinchen, das ist mir zu teuer. Eine Molle kann ich auch in meine Destille trinken, ohne dass ich nur aussehe wie einer von der Prinzenjade. Wann soll es denn losgehen? Um 8 heute Abend. Ah, das kenne ich ja. Denn die ganze Nacht durch und morgen früh brummt der Kopf. Nee, Kindchen, ich bin ein oller Mann. Ich würde ihn da stören, vom Geldplatz abgesehen. Na, macht es mal gut. Montag könnt ihr mir erzählen. Wer will denn da noch was? Na, dann macht euch mal noch auf was gefasst. Wir operieren nämlich oben noch. Ach. Poliert mal schön eure Geräte. Röntgenstation, Jakobs. Ja. Na ja, wenn es sein muss. Gut, ich komme rauf. Was ist denn? Gipskontrolle im OP. Ach, Sie haben operiert. Laringer. Das wird dauern. Ich gehe mit. Dann wird er sich kurz fassen. Hoffentlich. Na, dann beeilt euch mal, Kinder, wenn ihr noch schlafen wollt. Und viel Spaß heute Abend. Im OP wurde aufgeräumt, als wir kamen. Oberschwester Rudolfia scheuchte ihre Mannschaft umher und polierte die Instrumente. Sie werden im Gipsraum erwartet, Herr Doktor. Der Patient ist gerade fertig geworden. Der Patient lag noch in Narkose. Laringer, der Ersatzchef, und Süßmilch standen bei ihm und betrachteten ihr Werk. Einen sauberen Oberschenkelgips. Grüß Gott, Herr Thompson, Fräulein Jakobs. Wir brauchen den Oberschenkel nochmal. Es geht schnell. Wir haben blutig einrichten müssen. Aber Sie hätten doch nicht zu zweit zu kommen brauchen. Unzertrennlich, weh? Ich brachte eine passende Antwort nicht mehr heraus. Rudolfia stand auf der Schwelle. Ja? Was ist, Oberschwester? Es fehlt wieder ein Skalpell. Was sagen Sie da? Ein Skalpell. So eines wie damals, ein großes. Ich kann es nirgendwo finden, es ist nicht da. Seit wann fehlt es? Am Mittwoch. Am Mittwoch waren Sie noch alle da, alle. Und heute, jetzt eben, ich zähle und... Aber... Sollen wir denn deshalb die Polizei? Ausgeschlossen. Wieso ausgeschlossen? Es wäre doch höchst peinlich. Wir alarmieren die Polizei und plötzlich ist das Ding wieder da. Die anderen waren auch plötzlich wieder da, Herr Süßmilch. Rufen Sie die Polizei, Herr Thompson. Fräulein Jakobs kann inzwischen die Aufnahmen machen. Ich ging und telefonierte. Aber es war, als wenn der Teufel dahinter säße. Immer hatte ich Noges erreicht. Diesmal nicht. Nicht in seiner Wohnung und nicht im Präsidium. Er war den ganzen Vormittag noch nicht in seinem Büro gewesen. Ausgerechnet heute. Ich war ratlos. Was sollte ich tun? Erst einmal von hier verschwinden. Gerade heute hatte ich den Mörder vergessen wollen. Aber er hatte mich an seine Existenz erinnert. Er war noch da. Unsichtbar und drohend. Evelyn kam und drängte sich an mich. Ich habe Angst. Es passiert wieder was, ich weiß es. Bist du fertig oben? Ja. Hast du Nogis erreicht? Nein. Und was jetzt? Weißt du was? Wir gehen. Ich sage Laringer Bescheid. Von unterwegs telefoniere ich nochmal. Ja, komm. Komm schnell, nur weg hier. In der Vorhalle saß ein Polizist, den ich schon kannte. Er gehörte zu unserer Bewachung seit Steimles Tod. Ich informierte ihn. Vielleicht bekam er eher Verbindung mit Nogis als ich. Dann gingen wir. Am Montag würden wir wieder hier sein, in der Nähe des Mörders. Und konnten nichts tun. Was hat das nur alles zu bedeuten? Niemand nimmt ein Skalpell zum Kartoffelschälen mit nach Hause. Dort, dein Bus. Komm um 7, ja? Und denke nicht zu viel daran. Wir feiern heute Karneval und wenn das ganze Instrumentarium geklaut wird. Du rufst Nogis an? Ja, ja, so wie ich zu Hause bin. Ich erwischte Nogis nicht. Also legte ich mich hin und beschloss, es gegen Abend noch einmal zu versuchen. Ich schlief seltsamerweise gut. Mein Wecker schaffte es gerade so, mich wach zu kriegen. Nichts geht über einen gesunden Mittagsschlaf. Es war 5:45. Ich hockte mich auf die Bettkante, zog gähnend die Schuhe an und ging zur Telefonzelle. Na, jetzt musste Nogis da sein. Er war es nicht, weder zu Hause noch im Präsidium. So erzählte ich dem diensthabenden Beamten die Geschichte von dem 4. Skalpell. Für ihn war seine Geschichte unter vielen auf jeden Fall kein Grund zur Aufregung. Ach, ich schlich nach Hause. Meine Laune war schlecht. Ein dreifacher Rum würde mir guttun. Ich trank und überlegte, was tun? Warten? Worauf? Langsam anziehen. Das war wohl das Vernünftigste und würde schmerzloser sein als mit Evelyns Hilfe. Obwohl, nach Karneval war mir eigentlich gar nicht mehr. Ich packte die Klamotten aus und schälte mich aus meinem bürgerlichen Anzug. Das Hemd behielt ich an. Dann stieg ich in die hellblauen Unterhosen und hing mir die Brünne um. Die Schnallen allein zuzukriegen, erwies sich als nahezu ausgeschlossen. Ich klemmte mir mehrmals erheblich meine Fettpolster ein, viel heftiger als Evelyn es gekonnt hätte. Ich fluchte still vor mich hin, weil die Achsellöcher zu eng waren. Also keine 2 Stunden würde ich das aushalten. Meine Beinschienen drückten trotz dicker Strümpfe erheblich auf die Schienbeine und Fußwurzeln, weil sie zu lang waren. Naja, aber die hielten wenigstens. Ich stülpte mir den Helm auf den Kopf und stellte mich vor den Spiegel. Trauer erfasste mich. Ich sah aus wie ein ramponierter Centurio nach der Schlacht im Teutoburger Wald. Der Panzer zog an mir wie ein Rucksack. Ich schnitt mir eine Grimasse. Nanu, die Gnädige? Eine 1/4 Stunde zu früh? Ach, sie konnte es wohl nicht erwarten, mich in dieser Tracht zu sehen. Ich setzte den Helm ab und zog meinen Morgenrock über den Kürass. Sie sollte nicht gleich an der Tür loslachen. Ja, ja, sofort, meine Dame, komm ja schon. Na, der Doktor. Gut, dass ich Sie noch erwische. Ruschke, ja. Was ist denn mit Ihnen los? Darf ich mal rinkommen? Bitte, bitte. Nur ein paar Minuten, ich hab was für Sie hier. Das muss ich Ihnen zeigen, bevor Sie, ne, Sie vielleicht staunen. Ja, kommen Sie rein, kommen Sie rein. Dankeschön, danke, danke. Ich buxierte ihn ins Zimmer. Dabei bemühte ich mich so zu tun, als wüsste ich nichts von meinem Harnisch. Ruschke würde den Anblick nie vergessen. Meine Autorität wäre hin. Aber er kümmerte sich gar nicht um meinen Morgenrock und das, was darunter war. Jans alleine? Ja? Evelyn nicht da? Ich denke, ihr wolltet zum Karneval. Erst 8. Bierchen? Nee, danke, ich will ja gleich wieder weg. Na also, dann raus mit der Sprache. Was ist denn los? Da. Wissen Sie, was das ist? Die Krankengeschichte von die kleine Renate Weber. Was denn? Ja, Sie wissen doch, das Kind, wo der Bonnet mit operiert hat. Aber setzen Sie erst mal, bevor Sie lesen. Sie werden staunen. Wo haben Sie denn die her? Lesen erst mal, lesen Sie. Nachher erzähle ich Ihnen. Ich sah ihn an, dann ließ ich mich langsam nieder, so gut es meine Rüstung erlaubte, und beugte mich über das Papier. Meine Augen erfassten die Schrift. Der Stoß warf mich gegen die Schreibtischkante. Mein Gehirn registrierte alles, was jetzt folgte, wie aus großem Abstand. Aber es dauerte einige Sekunden, bis die Gedanken sich zu einem Bild fügten, dem andere Bilder folgten. Dann lief alles ab in der Geschwindigkeit eines Stummfilms. Ich hörte das knirschende, unbeschreiblich scheußliche Geräusch so dicht an meinem Ohr, als käme es aus meinem eigenen Körper. Ich hatte die Wahrheit, nach der ich so lange gesucht hatte. Ich stieß mich von der Kante des Tisches ab und fuhr mit dem Stuhl herum. Ruschke war zurückgewichen. Sein schweißnasses Gesicht zeigte grenzenloses Erstaunen. Den rechten Arm hielt er ausgestreckt und seine Faust umschloss den schlanken, gerillten Griff eines Messers, dessen Klinge kurz hinter dem Heft abgebrochen war. Das vierte Skalpell! Ruschke stand unbeweglich mit aufgerissenem Mund. Ruschke, der Biedere. Ruschke, der Lustige. Ruschke, das Original mit dem goldenen Herzen. Ruschke, mit dem ich Bier getrunken hatte. Ich war immer noch weit weg, aber ich konnte sehen, was jetzt passierte, als wäre ich ein anderer. Ich schleuderte den Stuhl beiseite und sprang auf Ruschke zu. Er hob die rechte Hand mit dem Messer stumpf, aber er ließ die rechte Seite ungedeckt und ich schmetterte ihm die Faust ins Gesicht. Er stöhnte und taumelte zurück. Ich warf mich vorwärts. Er wich aus und wollte zur Tür. Ich erwischte ihn kurz davor und umklammerte ihn von hinten. Dadurch fuhr mich ein sengender Schmerz. Er hatte den Klingenstumpf in meinen Handrücken gebohrt. Ich ließ ihn los. Er schnellte herum und hob die Faust zum Stoß gegen mein Gesicht. Ich packte sein Handgelenk und schlug seine Knöchel ein paar Mal hart gegen die Wand. Aber er hielt das Messer fest. Mich hinderte der Panzer. Ohne ihn hätte ich ganz anders loslegen können. Aber ohne ihn säß ich jetzt so am Schreibtisch, wie Wildbold gesessen hatte. Wir stolperten durchs Zimmer. Der Tisch stürzte um und meine Rumflasche mit ihm. Die Ripstapeten rissen ab und die nackte Mauer kam durch. Meine Gedanken rotierten wie ein Brummkreisel. Ruschke sah grauenhaft aus. Das Blut aus meiner Hand war in seinem Gesicht verschmiert, seine Lippen waren durch sein eigenes Blut verkrustet, sein Hemd war zerrissen. Aber er war noch nicht geschlagen. Mit einem plötzlichen Ruck riss er sein Gelenk aus meinen Fingern. Ich sprang zurück. Haarscharf an meinen Augen sauste der Klingenstumpf vorbei. Ich stolperte über den umgekippten Stuhl und fiel hin. Das war schlecht. Ich breitete die Arme aus, um mich vom Boden abzustoßen. Meine Finger berührten den Hals der Rumpflasche, die heruntergefallen war. Ich umklammerte das Glas und als Ruschke sich auf mich warf und der Messerstumpf nach meinem Hals zuckte, riss ich die Flasche vom Boden hoch und schlug sie gegen seine Faust. Das Messer flog gegen die Wand. Ich konnte nicht zum zweiten Mal ausholen und stieß die Flasche von unten gegen sein Gesicht. Er taumelte hoch und lief zur Tür. Ich schleuderte ihm die Flasche nach. Ein Regen von Glasscherben und Rum spritzte durch den Raum. Ruschke schlug die Hände vor sein Gesicht und wankte. Ich hatte ein paar Sekunden, um hochzukommen, griff den Stuhl, über den ich gestolpert war, und schmetterte ihn von hinten über Ruschkes Kopf und Schultern. Das Holz knirschte und brach. Er rutschte langsam, ganz langsam an der Tür herunter auf die Knie. Es sah so aus, als ob er sich noch einmal aufrichten wollte. Dann kippte er hinüber und lag still. Es war vorbei. Mein Herz dröhnte gegen die eiserne Wand des Panzers, der mir das Leben gerettet hatte. Ich sah auf die Uhr. Sie hatte die Schlacht überstanden. Es war 7:02. Über 10 Minuten hatte ich um mein Leben gekämpft. Die Wohnung sah aus wie ein zerschossenes Dorf. Ruschke. Warum hatte er das alles getan? Mit steifen Schritten ging ich zum Fenster. Die Flasche Gin lag im Schnee. Ich zog sie herein, nahm den Korken heraus und trank. Eine ganze Menge. Als ich die Flasche absetzte, stand Evelyn in der Tür. Sie presste die Hand auf die Lippen. Ihre Augen flogen von der hingestreckten Gestalt zu mir und wieder zurück. Was ist passiert? Ich stellte die Flasche hin und bückte mich. Das Heft des Skalpells lag auf dem Boden. Die Klinge fand ich hinter dem Schreibtisch. Ich hielt ihr die Stücke auf der flachen Hand hin. Das ist... Das vierte Skalpell. Ja. Der Panzer hat es abgehalten. Geh, rufe Nogis an. Schnell. Wenn er noch nicht da ist, die Funkstreife. Ich bin in 5 Minuten zurück. Sie wandte sich um und lief. Ich hörte ein leises Stöhnen. Ruschke bewegte den Kopf, aber seine Augen blieben geschlossen. Ich hob ein Bein des zertrümmerten Stuhles auf und stellte mich neben Ruschke. Endlos schlichen die Minuten dahin. Dann kam Evelyn zurück. Er kommt. Höchstens eine Viertelstunde. Ich legte mich auf die Couch. Evelyn hatte mir den Harnisch abgeschnallt. Sie setzte sich neben mich und verband meine Hand. Nogis kam nach 10 Minuten. Er hatte seine Leute mitgebracht. Sie trugen Ruschke weg. Sein blutiges Gesicht war teilnahmslos, wie gestorben. Nogis ließ sich in den Sessel fallen und trank und rauchte. Ja, es war so, wie Sie dachten. Renate Weber war seine Nichte. Er hat eine viel jüngere Schwester. Seine Frau ist tot und er selbst hat keine Kinder. Er hing an dem Kind seiner Schwester, als wäre es sein eigenes. Sie ist Witwe. Er sorgte für sie und ihr Kind. Ich war heute bei der Frau, deshalb haben sie mich mittags und nachmittags nicht erreicht. Nach dem, was ich von seiner Schwester hörte, glaube ich zu wissen, was mit ihm los ist. Sein Leben lang hat er als Pfleger gearbeitet. Sein Leben lang war er Untergebener von Ärzten. Von Guten und von weniger Guten. Sein Jugendtraum war es gewesen, selbst einmal Arzt zu werden. Nun sah er sie bei der Arbeit, sah ihre Leistungen und ihre Fehler, glaubte zu können, was sie konnten und war doch immer zurückgesetzt. Er litt unter der ewigen Unterordnung, manchmal wohl auch unter der Überheblichkeit. Er begann, die Ärzte zu hassen. Dann kam seine Nichte in die Klinik. Er passte auf sie auf wie ein Luchs. Ich bin sicher, dass alles getan wurde, aber es ging schlechter und schlechter. Das Kind starb während der Operation. Ruschke hatte alles verloren, was er besaß. Und er hatte Recht behalten. Tja. Ein armes Schwein. Ruschke verbohrte sich in Rachegedanken. Er nahm sich vor, seine Nichte zu rächen und gleichzeitig Rache zu nehmen an dem Stand, den er hasste, weil er nicht dazugehören konnte. Er glaubte, dass kaum jemand hinter das Motiv dieser scheinbar zusammenhanglosen Morde kommen konnte. Er nahm auch das Krankenblatt aus dem Archiv, um jeden Hinweis auf einen Beweggrund auszuschalten. Nur an den Durchschlag des Operationsberichtes dachte er nicht. Alles andere ging ganz einfach. Er hatte Zeit und er konnte sich seine Gelegenheit aussuchen. Er nahm das Skalpell aus dem Instrumentenschrank, niemand fiel dabei weniger auf als er. Tja, und ich zerbreche mir den Kopf über den Mörder. Und die ganze Zeit ist er um mich herum. Ich verdächtige Steinble, dann Süßmilch, was weiß ich wen noch. Ich wittere überall Spuren und ausgerechnet Ruschke. Ihm erzähle ich treuherzig alles, ausgerechnet ihm. Trösten Sie sich, Sie haben den richtigen Dreh eher gefunden als ich. Nein. Und den Fehler, den er gemacht hat, den habe ich auch übersehen. Was für einen Fehler? Na, die Zeitung. Jedes Mal, wenn ich mit ihm sprach, sah ich sie in seiner Tasche. Er ließ keine Nummer aus. Aber er tat so, als wüsste er nichts vom Wildbolsto. Und im Abendblatt hatte ein dicker Bericht gestanden. Tja, das nächstliegende... Sieht man zu allerletzt. Das war eben sein Vorteil. Niemand dachte an ihn. Und das tote Kind war vergessen. In einer chirurgischen Klinik sterben täglich Leute. Steimle, Süßmilch, Bonnet. Alle kamen sie in Betracht. Keiner von ihnen war's. Ruschke. Das ist nicht zu fassen. Tja. Als ich von Frau Weber zurückkam und der Diensthabende mir von dem verschwundenen Skalpell erzählte, da wusste ich, dass Sie der Nächste sein sollten. Denn er musste verhindern, dass Sie mir von Ihrer Idee erzählten. Sie waren der Einzige, der ihm gefährlich werden konnte. Sie haben Glück gehabt. Er muss das Messer sofort nach Ihrem Gespräch genommen haben. Am Mittwoch hatte er Nachtdienst. Da war es einfach. Tja, und am Donnerstag war er hier. Da saßen Sie mit mir zusammen, beim Bier. Und ich entwickelte ihnen meine großartigen Ideen. Und gestern kam er nochmal. Er muss gehört haben, dass ich Besuch hatte. Heute glaubte er, seine Chance zu finden. Ja, ja, ja. Ich sah sie schon so sitzen wie Wildbold. Ich wollte gerade zu seiner Wohnung, als Fräulein Jacobs anrief. Der Panzer hat mich gerettet. Also kein Wort mehr gegen den rheinischen Kader. Ja. Was wird jetzt aus Ruschke? Lebenslänglich. Wenn nicht, ein findiger Advokat einen Jagdschein für ihn rausholt. Bei allen Operationen hat er in der Nähe gestanden. Er war der vierte Mann, nicht Bonnet. Wenigstens ist die Angst jetzt vorbei. Ich komme nicht darüber hinweg, was für ein großartiger Detektiv ich bin. Als Röntgenarzt hätte ich viel früher alles durchschauen müssen. Hinterher ist man immer klüger. Schließlich hatten Sie den richtigen Einfall. Na ja. Na, wie ist es? Gehen Sie noch zu Ihrem Ritterball? Gehen wir noch? Kannst du denn? Ein Ritter kann alles. Was soll mir heute noch passieren? Außerdem haben wir allen Grund zum Feiern. Dann auf, sonst lohnt es sich nicht mehr. Ja. Noges ging ein Stück mit uns. An der nächsten Ecke stand sein Wagen. Auf Wiedersehen, Herr Kommissar. Und machen Sie sich auf eine baldige Einladung in meinen Keller gefasst. Aber ohne beruflichen Anlass. Oh, Sie zeichnen mich aus. Aber Sie müssen auch wirklich kommen. Ich komme. Und viel Spaß heute Nacht. Und überhaupt. Sie hörten Das vierte Skalpell, ein stereophones Kriminalhörspiel in 4 Folgen, nach dem Roman gleichen Titels von Hans Gruhl, für den Funk bearbeitet von Hans-Georg Berthold. Die Rollen und ihre Darsteller waren Dr. Johannes Thompson, Martin Hirte, Evelyn Jacobs, Röntgenassistentin, Elisabeth Hitzenberger, Ruschke, Krankenpfleger, Reinhold Berndt, Dr. Süßmilch, Günther Tabor, Dr. Laringer, Heinz Welzel, Fräulein Mehring, Sigrid Pein, Noges, Kriminalkommissar, Arnold Marquis, Rudolfia, Oberschwester, Ruth Scherbart. Schnitt Lieselotte Engstner, Ton Günther Genz, Musik Wolfgang Wölfer, Assistenz Friedhelm von Peterson, Regie Kurt Götz Pflug. Sie hörten eine Produktion des Senders Freies Berlin mit dem Westdeutschen Rundfunk.